Transparenz für die Ohren. Jemand müsste jetzt auf kleine rote Knöpfchen drücken. Vaku drückt auf einen kleinen roten Knopf. Wer noch? Ich drücke jetzt auch mal auf einen kleinen roten Knopf. Und im Notfall müssen wir das irgendwie mit der Datei noch hinkriegen, ne? Andrea? Kriegen wir. Okay. Ja, dann. Dann begrüße ich euch alle ganz, ganz herzlich zu dieser schönen Vorstandssprechstunde am 8.12.2016 im Dezember. Und es ist natürlich eine Sitzung und keine Sprechstunde. Habe ich Sprechstunde gesagt? Hm. Das ist ja schrecklich. Möchte jemand anders Vorleitung machen? Nein. Okay, also ich begrüße euch alle ganz herzlich zur Vorstandssitzung am 8.12.2016. Anwesend sind aktuell Harald der Fairy Pirat, Andreas Piratin Drow, Roni, Dennis, Ralf, Sokratos, Stara, Daniel, Superconductor, Bernd und Vaku Andrea. Der Vorstand ist damit beschlussfähig. Wir geben zu Protokoll, Masch ist noch in Sitzung und Marie ist auf Spätschicht und kommt etwas später dazu. Wir sind beschlussfähig. Wie sieht das aus mit dem Protokoll der letzten Sitzung? Habt ihr das alle gelesen? Gibt es Gegenrede dagegen oder können wir das so annehmen? Also offenbar gibt es keine Gegenrede. Möchte sich jemand enthalten? Keiner enthält sich, dann ist das Protokoll der letzten Sitzung einstimmig angenommen. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Berichten des Landesvorstands. Nicht alphabetisch, nicht der Wichtigkeit nach, aber in der Reihenfolge. Dennis, du tippst noch. Kannst du gleichzeitig was erzählen? Ja, ich denke, ich kann gleichzeitig was erzählen. Tippe ich dann gleich noch weiter rein. Also ja, auch ich habe mal Tickets gemacht, habe gestern als auch zu anderer Zeit Interviews gegeben, war in der Fraktionssitzung beidmalig dabei. Vorstandsklausur war natürlich auch noch. Und ansonsten weiterhin Organisation noch, das kommt jetzt so langsam zum Abschluss eben, der Kampagnenseminare. Das sollte dann auch danach dann sein Ende finden. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, da hast du ein, zwei Stichpunkte genannt, über die wir sicherlich gerne noch was hören. Ich frage übrigens am Ende dann, wenn ihr Fragen habt, oder also ob ihr Fragen habt. Der nächste wäre der Andreas. Ja, auch ich war dabei bei der Vorstandssprechstunde, bei der Klausur, die wir abgehalten haben. Ist um anderthalb, na nicht mal ganz anderthalb, AGÖA-Sitzungen habe ich beigewohnt. Die eine musste leider kurz nach der Eröffnung wieder eingestellt werden, weil die Pet-Server irgendwie gestreikt haben und wir kein Arbeitsmaterial dann quasi hatten. Ja, dann habe ich mich heute noch als Kurierfahrer für den LAFO quasi verdingt. Auch diverse Umlaufbeschlüsse natürlich abgestimmt, Mails, Tickets, Telefonate, irgendwelche kleinen Hintergrundgespräche, die da in der Zwischenzeit gelaufen sind, die habe ich jetzt im Protokoll nicht aufgeführt, das kann ich gleich noch machen, sind da bei mir natürlich auch gelaufen. Vielen Dank. Dann Harald, der Fairy Pirat. Bitte sehr. Also bei mir alles wie bei den Vorsprechern, bis auf die Fahrdienste, die hat der Andro heute gemacht. Und ansonsten war ich gestern in Bornheim auf dem Stammtisch mit immerhin 10 Menschen, davon 8 dortige Piraten. Dazu kamen für etwa eine Stunde 3 Besucher von die Partei, die in erster Linie gekommen sind, um Unterschriften zu sammeln für ihre diversen Kandidaturen und Wahlkämpfe. Aber man merkte also auch, dass generell der Zusammenhalt jetzt bei den kleinen Parteien im Kreis deutlich stärker ist als in anderen Bereichen. Also es war ganz spannend, mit denen sich ein bisschen zu unterhalten. Und das reicht jetzt vielleicht erstmal. Prima, Harald. Vielen Dank. Trägst du das bitte gleich noch ein? Der Manfred ist noch abwesend. Den überspringen wir ganz kurz. Dann kommen wir zu Bernd. Ja, Daniel, vielen Dank. Also, ich dachte ja eigentlich nach der letzten Woche, das wird diese Woche eher ruhig und eher weniger zu tun, nachdem die meisten Sachen eigentlich geregelt waren. So schien es. Und nein, da ging es prompt wieder los. Also, die LAFO-Sprechstunde ist ja fast schon obligatorisch in der vergangenen Woche. Ich habe auch teilgenommen an der ersten LAFO-Klausur des neuen Vorstandes, habe dafür und aus anderen Gründen die das Bundesverwaltungstreffen sausen lassen in Weimar. Manchmal muss man halt auch abwägen und ich habe mich hier für NRW entschieden. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass ich wieder dabei bin. Es hat auch zeitlich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht geklappt bei mir. Jo, die ersten Planungen für neue Kassenprüfungen laufen schon, die ersten Gespräche darüber, die ersten Abstimmungen. Es gibt doch noch einige Nacharbeiten, was den Rechenschaftsbericht angeht. Ja, das hat mich heute und gestern doch weit mehr gebunden, als ich geahnt hätte. Dafür habe ich verschiedene andere Sachen, die ich mir stattdessen vorgenommen habe, nicht machen können. Die müssen dann leider Gottes nochmal auf die Bank geschoben werden. Ich hoffe, dass wir die noch wegkriegen. Ich habe ein längeres Abstimmungsgespräch über diese ganze Geschichte mit diesen, was auch in der Wiedervorlage immer wieder auftaucht, was mit den Möglichkeiten angeht, via Webseite zu spenden. Da gibt es mittlerweile anscheinend neue Entwicklungen. Die Bank hat sich da auch nochmal gemeldet oder vielmehr der Dienstleister der Bank. Bei denen läuft das Angebot in diesem Monat aus. Und unser Beauftragter gibt jetzt Gas und hofft, dass er das demnächst dann auch fertig kriegt. Ja, diverse Tickets natürlich und alles mögliche weitere, was halt so kommt, kreucht und fleucht. Danke sehr. Jo, das war ja auch wieder eine Menge mit vielen Andeutungen, dass da noch einiges dahinter steckt, so wie das immer so ist. Gut, Ralf, Sokratos, bitte. Jo, schönen guten Abend alle nochmal, bei dem mich gerade noch nicht gehört haben. Also das übliche Tickets, Mitgliederlisten für AVKV, die Mitgliederdatenpflege, Ein-Austritt, Minderungen, die ja anstehen fürs Jahr 2017, die alle eingearbeitet werden müssen. Eine Sprechstunde hatte ich, LAFO-Klausur hatte ich, dann hatten wir gestern die AV in Oberhausen 1, Oberhausen 2 Wesel 1, die komplett stattgefunden hat. Zwei Direktkandidaten sind aufgestellt und viel Kleinkram war auch noch dabei. Prima, Ralf, vielen Dank. Ja, dann bin ich als nächster dran. Ich habe auch die Vorstandssprechstunde mitgemacht. Oh Gott. Ich habe den NÖ-Teil mitgemacht anschließend. Ich war auf der Vorstandsklausur. Das war sehr produktiv auch mal wieder. Und ansonsten habe ich das Übliche gemacht. Mails, Tickets, ein paar Telefonate, Umlaufbeschlüsse und dergleichen. Marie ist abwesend, die schieben wir vielleicht hinterher noch ein. Als nächste, die Andrea Vaku, bitte. Ja, also ich war auch Vorstandssprechstunde, NÖ-Teil, Vorstandsklausur. Ich war wie immer auf der AG-Übersitzung. Dann habe ich noch diverse Wiki-Seiten gefunden, die noch zu aktualisieren waren wegen Vorstandswechsel, eben so ein paar Blog-Seiten. Dazu habe ich jetzt auch noch ein Pad angelegt, um das zu dokumentieren, damit man da nicht immer nachsuchen muss oder darauf gestoßen wird, sondern dass man demnächst weiß, was man alles abzuändern hat. Umlaufbeschlüsse, ja, Tickets und gestern die Protokollvorbereitung mit zusammen. Sehr gut, vielen Dank. Wir kommen im Pad zum Punkt Berichte Statistik. Ach nee, genau, wir kommen erstmal zu Fragen an den Vorstand aus dem Plenum. Habt ihr Fragen zum Tätigkeitsbericht der einzelnen Vorstände? Dann bitte sprechen. Oh, Lothar ist da. Lothar, bitte. Ja, hallo. Ein Teil ist ja jetzt schon beantwortet aus den Berichten. Irmgard hatte euch eine Mail geschickt mit offenen Posten des Wirtschaftsprüfers. Wir sind halt ein bisschen nervös, weil überhaupt gar keine Reaktion gekommen ist von euch. Ich habe jetzt schon mal gehört, Bankbestätigung seid da wohl dran. Bernd ist am Beantworten, aber könnt ihr so abschätzen, wann ihr damit soweit seid. Hintergrund ist, wenn das alles beantwortet ist, kommen eventuell nochmal Rückfragen, dann wird der Bericht gedruckt, verschickt, muss von euch unterschrieben werden, muss zurückgeschickt werden und erst wenn das alles durch ist, kriegt man den Gesamtbericht. Ja, danke Lothar. Es ist natürlich same procedure as every year, aber Bernd, möchtest du vielleicht noch was dazu sagen? Die Sachen sind im Fluss. Wir werden jetzt spätestens Anfang der Woche alle Saldenbestätigungen zusammen haben. Ich habe heute die Banken nochmal abtelefoniert und habe meinen Besuch angedroht in persona. Daraufhin haben alle schnell gesagt, nee, kriegen sie sofort. Die offene Postenliste muss ich mir angucken. Es gibt halt Prioritäten. Das war prioritär. Offene Posten rennen mir nicht weg. Das werde ich vielleicht morgen schaffen und dann müssen wir sehen, wie wir da verbleiben. By the way, ich finde das in der Tat ein wenig eigentümlich, offene Postenlisten einfach mal so auf eine Liste zu kippen. Da wird sicherlich in der nächsten Buchhaltungssprechstunde noch drüber zu reden sein. Ja, bist du natürlich herzlich willkommen in der Buchhaltungssprechstunde. Aber das war jetzt erstmal von Irmgard, damit überhaupt was so ins Laufen kommt. Und das war die Verwaltungsliste. Das heißt schon was eigentlich hier internes. Genau. Ja, wie also, man es nimmt. Also, ich sehe das auch eher intern, als Schatzmeister intern zwischen Land und Bund. Larian ist noch zum Sprechen hochgesprungen. Gerne eine kurze Anmerkung noch und dann würde ich aber auch gerne weitermachen, weil das klären wir im Hintergrund alles weiter. Same procedure as every year. Ja, die Verwaltungsliste ist ja keine öffentliche Liste, wo jeder mitlesen kann. Ich möchte aber auch zu bedenken geben, das wird jedes Jahr angestoßen und jedes Jahr passiert exakt gar nichts und zwar nicht nur in NRW. Wir schleppen inzwischen Opos von 2012 durch. Und deshalb ist das mal über die Verwaltungsliste gegangen, in voller strahlender Länge, damit mal gesehen wird, wie viel sich inzwischen angesammelt hat. Eine andere Sache, die ich kurz anmerken möchte, Bernd hatte schon gesagt, ihr habt wegen einiger Posten, wo der Wirtschaftsprüfer gefragt hat, ob die nicht langsam mal ausgebucht werden können, letztes Wochenende gesprochen. Könnt ihr uns bitte das Ergebnis dieser Gespräche geben, damit Ausbuchungen noch passieren können? Das wäre super lieb. Danke. Das machen wir sehr gerne, aber auch sehr gerne im direkten Kontakt. Das ist jetzt nichts für die Vorstandssitzung. Aber danke erstmal für den Hinweis. Okay. Gut. Gibt es weitere Fragen zu den Tätigkeitsberichten an den Vorstand oder an einzelne Vorstandsmitglieder? Der Bernd, ja, bitte. Ich habe tatsächlich eine Frage, nämlich an meinen Freund Roni, der einfach nur von Interviews gesprochen hat. Da würde mich dann doch interessieren, für wen und über welches Thema? Also tatsächlich ist das Thema immer noch ich. Also es geht jetzt um Kommunalblätter. Aus Ostwestfalen-Lippe, wo ich da ja herkomme und die berichten natürlich gerne, ne, unser Jungen im Düsseldorf, so nach dem Motto, also unser Mann im Landesvorstand der sechstgrößten Partei einer G8-Nation, wenn wir mal so hochtrabend sein wollen, und da wird einfach darüber berichtet. Also es müsste jetzt das Westfalenblatt sein, welches eine Auflage hat von ungefähr 7.000. Na, also es sind eher so diese kleinen Dinge. Und die telefoniere ich gerade ab, schreibe sie an oder mache dort Termine, was eben den Ostwestfalen-Lippe angeht. Dort geht es kaum um thematische, richtige Themen, sondern eher so, ja, was sind die Piraten, wie wollen sie wieder erfolgreich sein und solche Sachen. Vielen Dank, Dennis. Ja, die Basis hat auch wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass du auf dem offiziellen Parteimedium Twitter ein seriösliches Profilbild eingestellt hast, um dem Rechnung zu tragen. Das heißt also, wir wollen nicht mit Themen nach vorne kommen, oder? Doch, natürlich. Aber gerade verkauft sich das alles wundervoll über eine Person. Ja, ja, aber du berichtest doch dann auch über Themen, mit denen wir nach vorne kommen wollen. Also doch auch Themen. Ja, natürlich, das schon. Aber es gibt jetzt nicht dieses eine Thema. Also ich berichte jetzt nicht irgendwie über den Routerzwang oder über irgendwie den Atomwaffensperrvertrag. Also dazu wurde ich jetzt nicht explizit interviewt, sondern es geht eben, es ist allgemeiner gefasst. Okay, vielen Dank, Dennis. Also Atomwaffensperrvertrag interessiert mich brennend, ist jetzt aber nicht direkt top dieser Sitzung, deshalb würde ich sagen, machen wir weiter. Da gibt es noch zwei Leute im Sprechenraum. Jürgen erstmal. Ja, schönen guten Abend. Ihr seid toll in eurer Arbeit und wahrscheinlich voll eingespannt, wie ich das so sehe. Ich habe vorhin mal auf dem Link geklickt, der auf der linken Seite bei mir im Mumble auftaucht, NRW-Vorstandssitzung, und komme da auf eine Wiki-Seite und da steht dann Ansprechpartner Paki. Ich glaube, das sollte man auch irgendwann mal zeitnah ändern. Ja, wo? Wenn, aber genau, wo? Wo nochmal, das habe ich nicht verstanden, dann ändere ich das. Ich habe hier auf der linken Seite Termine im Mumble-Server. NRW-Vorstandssitzung, AG, KJR, Koordinatorenkonferenz und so weiter. Und wenn ich da auf NRW-Vorstandssitzung klicke, komme ich auf eine Wiki-Seite und da, die ist seit Mai 2016 nicht mehr bearbeitet worden und da steht noch als Ansprechpartner für NRW-Vorstand der Paki drin. Alles klar, danke dir. Das ändern wir. Ja, ich nehme das mal zum Anlass auch zu sagen, wir haben so viele Stellen, an denen Dinge teilweise zu ändern sind. Wir sind immer für solche Hinweise dankbar. Danke. Cassandra. Erstmal hallo zusammen. Schön, dass wir so viele sind. Ich habe eine Frage an den Dennis. Dennis, jetzt das nächste Seminar ist auch wieder abgesagt. Ich habe dir schon eine Mail geschickt, dass ich am 17.18. in Düsseldorf dabei sein möchte. Dann habe ich irgendwann mal eine Mail gelesen, dass vor der Vorstandssprechstunde eine halbe Stunde vorher mit den Listenkandidaten diskutiert und gesprochen wird. Ich war heute wieder da, beim letzten Mal auch. Ich habe aber nichts gefunden. Dennis, ich hätte auch gerne eine Begründung, warum es wieder abgesagt worden ist. Das Seminar ist nicht im Allgemeinen abgesagt worden, sondern die Plätze sind begrenzt. Und wir mussten eine Vorauswahl von ungefähr 15 Personen treffen. Und unter diesen 15 Personen bist du nicht dabei und hast damit eine für dich, hast für dich eine Absage erhalten. Okay, das habe ich jetzt verstanden, aber ich habe mich doch früh genug gemeldet zu allem. Das stimmt. Es geht, das wähle nicht ich nur aus, sondern es wählt eben auch Moni aus. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt hier ist. Ich habe gerade das Mammel nicht auf. Aber das wählen wir dann eben aus, welche Personen. Und es geht eben nicht immer nur um die Zeit, wann man einreicht, sondern wir gehen das eben, also das wird dann alles in eine Excel-Tabelle eingetragen, wer wann wie kann. Und dann wählen wir aus diesen Personen dann einfach welche aus. Das geht nach unterschiedlichen Kriterien, sodass wir auch geografisch versuchen, einen möglichst großen Ausgleich zu schaffen, aber auch thematisch oder politisch eben einen Ausgleich zu schaffen. Also dass wir dann sagen, okay, Ostwestfalen muss berücksichtigt werden, die Leute aus Münster müssen berücksichtigt werden, bei Köln und so weiter und so fort. Und dass wir darauf versuchen, das irgendwie einen gesunden Mix hinzukriegen. Wenn zum Beispiel Bochum sich irgendwie 12 Leute angemeldet haben, dann können wir natürlich nicht alle 12 nehmen und, also das ist jetzt ein Beispiel, und so kriegen dann eben auch einzelne Leute dort eine Absage. Vielen Dank für die Erklärung, tschüss. So, ich sehe Moni im Sprechenraum, die möchte bestimmt was dazu sagen. Ja, zum Punkt 1, guten Abend erstmal. Zum Punkt 1 kann ich das ergänzen, was der Dennis gesagt hat. Also ich habe mehrfach auch mit Erik telefoniert, der sagte halt, dass er auf jeden Fall mehr Leute noch aus der Fraktion dabei haben möchte. Das war beim letzten Wochenende wohl nicht so, sodass wir halt da auch genau geguckt haben und darauf geschaut haben, wer sich tatsächlich nachher auch mit Campaigning beschäftigt. Wir haben ja eine Gruppe von Leuten, die sich bei mir oder bei uns gemeldet haben, die sagen, sie werden in dem Bereich weiterarbeiten, und die haben wir selbstverständlich dann auch, ich sag mal, bevorzugt behandelt, weil das die Leute sind, die das alles mitnehmen müssen, nachher auch in die Umsetzung. Das ist an keiner Stelle irgendwie persönlich gemeint oder soll irgendjemand abwerten. Aber wenn wir irgendwie eine 30 Anmeldungen haben und wir haben 15 Plätze, dann liegt das in der Natur der Sache, dass nicht alle teilnehmen können. Zum Punkt 2, was Sandra gerade sagte, das war nicht ganz so. Ich hatte angekündigt, dass wir vor der Sprechstunde ein Orga-Treffen anbieten. Das heißt, irgendjemand aus der Orga-Truppe wird da sein, um Fragen zu beantworten oder Dinge zu diskutieren. Und da beim letzten Donnerstag niemand konnte, haben wir intern haben wir für uns festgehalten, dass das ab nächste Woche Donnerstag so laufen soll. Okay, sorry, ich habe das so nicht kommuniziert, aber das wird ab nächsten Donnerstag so sein, dass immer um 8 Uhr jemand im Mumble ist. Also wenn ich es schaffe, auf jeden Fall auch ich, um dann zu sagen, wie ist der Stand der Dinge und auch Einzelfragen beantworten zu können. Vielen Dank, Moni. Ich möchte da auch noch was zu ergänzen, also falls das nicht so richtig rübergekommen ist. Dieses Kampagnenseminar, das soll viral sein. Das heißt, die Leute, die dort teilnehmen und in die Vorzüge dieser Diskussion kommen, die werden Multiplikatoren sein. Und die sollen das natürlich auch nach unten tragen oder nach außen, nach unten war schlecht, nach außen tragen, in die Fläche tragen. Das ist also nicht irgendwie, dass da irgendwie so eine eingeschweißte Gruppe entsteht, die im Hinterzimmer irgendwas beschließt, sondern Das sind Stellvertreter für alle anderen, Stellvertreter für die Kreise, Stellvertreter für die verschiedenen Interessengruppen. Also es gibt ganz viele verschiedene Kriterien, die darauf ausgelegt sind, dass dieses Ding einen möglichst hohen Impact und eine möglichst hohe Reichweite nachher hat. Ja, also es hat wirklich nichts mit Personen zu tun, was da ausgewählt wird. Das wäre dann aber ganz sinnvoll, dass man auch wüsste, wer dabei war, damit man die Leute auch ansprechen kann. Ja, da kann ich jetzt wiederum nichts zu sagen. Vielleicht direkt eine Antwort von Moni und danach der Christoph. Also die Absprache im Moment ist tatsächlich auch, dass wir nach dem letzten Seminar sehr schnell eine Mumble-Sitzung machen wollen, um, sag ich mal, die Ergebnisse zu kommunizieren und dass wir natürlich die Listen veröffentlichen können. Das ist überhaupt kein Problem, wobei ich die Liste jetzt von dem vorletzten Wochenende gar nicht habe. Und ich weiß, manchmal ist es ja auch so, dass der ein oder andere nicht kommt. Also das können wir gerne machen, das ist kein Problem. Genau, es wäre dann veröffentlichen, wer wirklich dabei war, damit nicht Leute angesprochen werden, die dann auch wieder komisch reagieren, weil sie sagen, ich war da gar nicht dabei. Ne? Und umgekehrt, die Leute, die sich dafür interessieren und natürlich hat jeder so seine Kontaktgruppe, seine Kontaktbubble, die kann man natürlich dann auch direkt einfach mal fragen. Ich habe es mir aufgeschrieben, alles gut. Christoph, bitte. Ja, ich wollte mal nachfragen, ob es dazu möglicherweise einen Mitschnitt gibt, den man irgendwo angucken kann. Du meinst einen Videomitschnitt? Genau. Nein, den gibt es nicht. Schade. Das ist, muss man dazu sagen, auch in diverse Arbeitsgruppen zum Teil dann aufgeteilt worden. Das wäre ein ziemlicher Aufwand gewesen, wo wir wahrscheinlich uns mehr mit der Technik wieder hätten beschäftigen müssen, als halt tatsächlich mit den Inhalten. Das wäre, glaube ich, etwas schwierig geworden. Nicht unmöglich, aber halt schwierig und in der Kürze der Zeit jetzt wohl nicht mehr zu schaffen. Also ganz klar, wir diskutieren dieses Thema innerhalb des Vorstandes und auch darüber hinaus schon sehr, sehr lange. Und das ist ein Experiment, es ist auch ein Wagnis. Wir halten das für sehr piratisch, wir halten das auch in vieler Hinsicht für zielführend oder für potenziell, ja, wie sagt man das, also mit viel Potenzial. Wir müssen gucken, was draus wird. Natürlich erfordert das ein bisschen Vertrauen in die Leute, die da teilnehmen, dass sie das nach außen tragen und dass sie das mitziehen. Aber ja, also ich persönlich, das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung, ich habe da im Moment noch ein ganz gutes Gefühl. Möchte sonst noch jemand was dazu sagen oder etwas fragen oder möchte irgendjemand etwas anderes fragen? Sandra. Ich wollte nur wissen, was der Stand der Dinge ist. Ich wollte niemanden angreifen oder niemanden kritisieren. Das sollte ich mir nochmal gesagt haben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank, das haben wir auch so nicht verstanden. Gut, dann würde ich an der Stelle jetzt aber tatsächlich den Punkt Fragen an den Vorstand abschließen wollen. Vielleicht noch eine kleine Frage zum Verwaltungstreffen. Habt ihr was zur Hardware an die IT-Treffenden da weitergegeben? Die wollten da eine Liste machen, habe ich gehört. Kannst du die Frage ein bisschen konkretisieren? Wochenende, Verwaltungstreffen, Sonntag, IT-Untertreffen, Tagesordnungspunkt, Aufstellen einer Hardware-Liste der Länder- und Bundes-ITs. Ah, okay. Ja, kann irgendjemand aus dem Vorstand dazu was sagen? Ja, oder Anru, du? Okay, Fullerwind, das hat nicht stattgefunden. Also es waren wohl 2-3 Leute von Landes-ITs da. Mark war bloß von der Bundes-IT da, der hatte bloß Samstag Zeit. Also so ein richtiges IT-Treffen hat da nicht stattgefunden. Ja, das erklärt, warum ich nichts darüber finde. Dankeschön. Danke, Anru. Und so leicht klärt sich das. Ja, ist natürlich nicht so ganz befriedigend, sollten wir am Schirm behalten. Okay, weitere Wortmeldungen oder Fragen, bitte. Okay, dann sind wir durch. Ich gehe ganz kurz auf die Statistik ein. Wir haben in NRW 3.650 Mitglieder, davon sind 1.680 stimmberechtigt. Die Kassenstände haben sich nicht signifikant geändert im Vergleich von vor 2 Wochen. Die Kontostände steigen und steigen und steigen noch. Und wir hoffen natürlich, das wird noch lange Zeit so bleiben. Die Zahlen könnt ihr nachlesen und ich weise auch immer gerne nochmal darauf hin, dass wir eine eine Piratenfinanzseite haben, auf der man alle Buchungen tagesaktuell oder mehr oder minder tagesaktuell nachvollziehen kann. So, Termine. Es sind diverse Termine eingetragen zur Ankündigung. Am 11.12. ist das KVT. Ab 10 Uhr kommunales Vernetzungstreffen 16.4 in Essen im Unperfekthaus. Am 11.12. ist zeitgleich auch die Ortsmitgliederversammlung Bornheim mit Bio-Verifizierung. Am 14.12., am 15.12., am 16.12. finden Car-Offs-Veranstaltungen statt in Mönchengladbach, in Recklinghausen und in Witten. Weitere Termine für dieses Jahr sehe ich nicht mehr. Hat irgendjemand noch Termine, die hier vergessen wurden? Haben wir nicht. Gut, über Wahlkampf, Wahlkampforganisation haben wir so ein bisschen schon gesprochen. Sperrklausel-Klage. Möchten wir da irgendwas zu sagen? Bernd vielleicht? Ist im Fluss. Also, ja, Sekunde, hatte ich ja gerade schon angedeutet. Ich habe mit dem Beauftragten für die Website gesprochen, der seinerzeit das Projekt in die Hand genommen hat, da auch schon Vorarbeit geleistet hat, der eigentlich sich jetzt mit dem Dienstleister in Verbindung setzen wollte, um das abzuschließen und mir nochmal gesagt hat, dass das wohl nicht mehr lange dauern könnte. Mittlerweile ist jetzt zeitgleich auch von dem Dienstleister eine Mail eingegangen, dass diese Angebote, die ich seinerzeit bekommen habe, bis zum 15.12. noch gelten. Das heißt also, dass wir von dort aus auch nochmal einen terminlichen Druck quasi gekriegt haben. Der Kollege hat sich heute noch nicht zurückgemeldet. Ich würde den morgen dann versuchen, nochmal irgendwie zu kontaktieren, um zu horchen, was da Stand der Dinge geworden ist. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Oh, der Jürgen ist im Sprechen. Jürgen, bitte. Ja, zur Terminliste wollte ich noch ankündigen. Am 24.12. ist traditionell das christliche Fest, was sich Weihnachten nennt. Falls das jemand nicht auf dem Schirm hat, wollte ich nur ankündigen. Ne? Und dann ist mir zu Ohren gekommen bei meinen Recherchen, dass es mittlerweile knapp wird, wenn jemand für 2017 irgendwo Infostände anmelden muss oder Plakatierungsgenehmigung einholen will. Die meisten sind schon blockiert. Okay, das erste war ein sehr freundlicher Hinweis, das zweite war ein sehr wichtiger Hinweis. Jürgen, könntest du das vielleicht nochmal ein ganz bisschen präzisieren? Also ich weiß, dass zum Beispiel bei uns Plakatierungsgenehmigung kriegt man relativ einfach. Wo ist das Problem jetzt? Wenn man zum Beispiel Großplakate plant, weil in die Fläche gehen ist mit dem geringen Manpower, was zum Teil auf dem Land vorherrscht, kaum noch möglich. Da wird man dann darauf zurückgreifen, an strategischen Punkten eventuell ein größeres Plakat hinzuhängen, damit wenigstens der Durchgangsverkehr was zu gucken hat. Genauso sind Infostände an strategischen Punkten, wo viele Personen sich aufhalten zu bestimmten Tageszeiten, die man dann eventuell ansprechen könnte. Da wird es dann knapp mit Terminen, weil die natürlich von den traditionsreichen Parteien sehr schnell und zügig belegt werden. Und dann würde man nur noch am Rand irgendeines Marktplatzes rumstehen, wo keiner kütt. Prima, Jürgen. Haben wir verstanden. Ihr nehmt euch das alle, also ihr, die ihr im Zuhörerraum seid und alle hier von unserem Vorstand, wir nehmen uns das zu Herzen. Und in der Tat, man kann durchaus bei den zuständigen Stellen auch mal Stellplätze für Großplakate blocken, auch wenn man nicht sicher ist, ob man die wirklich realisieren kann. Das ist nicht ungewöhnlich. Gut, das ist jetzt nur so am Rande terminlich, aber ein guter Hinweis. Sonst Terminansagen noch? Sehe ich jetzt nicht so. Ich weiß zufällig, dass eine Moni hier ist. Wir kämen jetzt nämlich zu Infos aus der Fraktion. Moni, da bist du schon. Hallo. Hallo, das, überrascht mich, also überfällt mich jetzt gerade. Ja gut, was kann ich sagen? Wir sind ziemlich im Stress, wie immer Ende des Jahres. Es sind Haushaltsberatungen. Das heißt, nächste Woche wird die dritte Lesung des Haushalts stattfinden. Michelle darf dann 45 Minuten lang auf die anderen eindreschen. Ich denke mal, er freut sich schon drauf. Das ist alles in Vorbereitung. Der Michel hatte ein Pressegespräch dazu im Landtag, wo er unsere Forderungen und unsere Hauptänderungen vom Haushalt vorstellen durfte. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo durchgedrungen ist und ob es dazu einen Bericht gegeben hat. Diese Woche war Ausschusssitzung. Das heißt, alle Ausschüsse haben getagt. Wir hatten ein bisschen Probleme, weil viele Leute krank sind. Ich war auch halt angeschlagen. Insofern sind wir, glaube ich, im Moment erstmal froh, wenn wir nächste Woche, Ende nächster Woche, dann, sage ich mal, Weihnachtspause haben. Was vielleicht ganz interessant ist, auch hier für euch, was den Wahlkampf betrifft. Es hat am Dienstag eine Präsentation gegeben der Firma Rheingold. Die hat für uns eine Studie gemacht mit dem Thema, wie werden wir draußen wahrgenommen, und hat mit uns Überlegungen angestellt oder uns vorgestellt, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt noch wahrgenommen werden, was kann, muss passieren. Und wir werden nächste Woche Freitag dazu nochmal eine außerordentliche Fraktionssitzung machen. Da Freitag kein Plenartag mehr ist, das fällt aus, werden wir uns Freitag nochmal zusammensetzen und das uns nochmal sehr genau anschauen und überlegen, wie wir halt, ich sag mal, die letzten 5 Monate im Landtag, was wir tun wollen, ob wir da nochmal eine Strategie fahren wollen, die etwas anders aussieht als im Moment. Und ich habe diese Präsentation, die ich im Moment nicht veröffentlichen kann, weil uns dann unterstellt würde, wir würden die für Parteizwecke nutzen. Das ist nicht erlaubt, wie ihr wisst, Fraktionsgelder da auszugeben. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich Menschen über diese Dinge informiert, und das geht halt mit ins Campaigning-Seminar. Und ja, wir werden uns das sehr genau anschauen, und ich werde sicherlich auch einiges dazu sagen, wenn ich halt über das Campaigning-Seminar spreche. Ich habe mir jetzt auch schon mal aufgeschrieben, dass, wenn wir es nicht aufzeichnen, was ich auch richtig finde, dieses Seminar nicht aufzuzeichnen, weil ich denke, da geht es teilweise sicherlich auch ans Eingemachte, dass ich aber mich schon in der Pflicht sehe, dann auch euch mitzuteilen, wie Entscheidungen da zustande gekommen sind. Und da spielt dieses Konzept möglicherweise auch eine nicht ganz geringe Rolle. Also ich sag mal so ein Stichwort hier an dieser Stelle vielleicht, das muss man hier nicht diskutieren, aber es ist uns im Grunde gesagt worden, die Überschrift: Werdet endlich wieder Piraten. Da kann sich jetzt jeder vielleicht Gedanken darüber machen, was das heißt. Ich habe mir da sehr viele Gedanken zu gemacht, und ich glaube, einige von uns. Und möglicherweise führt das tatsächlich dazu, dass wir nochmal sehr in uns gehen und dass da doch noch das ein oder andere passiert. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch hier, ne? Ist so ein bisschen schwierig, weil ich das jetzt gerade aus dem Stehgreif mache. Aber ich bin halt in der unschönen Situation, dass ich, wie gesagt, A, fehlt jetzt hier die Zeit, und B, kann ich jetzt nicht diese ganzen Ergebnisse hier mit euch diskutieren. Also ich finde das ganz fantastisch. Einer unserer Slogans lautet Denk selbst, und ein paar Stichworte zu liefern zum Selbstdenken finde ich ganz, ganz prima. Ich bin aber auch wahnsinnig gespannt darauf, was du vielleicht in 2 Wochen in der nächsten Vorstandssitzung dazu sagst. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Gibt es dazu Fragen und Anmerkungen? Ich sehe den Jürgen wieder da. Jürgen, bitte. Ja. Eine meiner Tätigkeiten ist unter anderem, hin und wieder mal den Stream der Fraktionssitzung anzuschauen. Und da bin ich letztes Mal fast hinten übergefallen, weil der Michel hat einen Satz losgetreten, der ist, ich sag mal so, ohne den entsprechenden korrekten Kommentar relativ explosiv bei mir aufgetroffen. Er hat nämlich gesagt, dass er eigentlich dagegen ist, dass die terroristischen Parteien und Organisationen verboten werden. Ja, auch wenn viele das glauben, ich bin nicht das Kindermädchen von Michel, und ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat. Sprichst du ihn vielleicht persönlich darauf an? Ja, Piratenarbeit hat auch immer viel mit Zynismus zu tun. Bevor wir das vertiefen, Evako hatte eine Wortmeldung. Ja, also wenn es sonst nichts mehr jetzt zu den Anmerkungen Fraktionen gibt. Die Muni hatte uns eine Mail reingeschickt mit der Bitte, den Bericht Wahlkampffest in die TU mit aufzunehmen, wenn sie jetzt schon gerade da ist. Wir müssen uns halt überlegen, ob wo in unserer TU wir das aufnehmen, wenn wir das aufnehmen wollen. Und dann könnte sie, weil sie jetzt noch da ist, auch direkt loslegen. Und sie hat ja auch darauf verwiesen, dass es dann vor den Sprechstunden immer auch noch was zu dem Thema geben wird. Ja, Moni, möchtest du direkt antworten? Ja, ich hatte es ja geschrieben. Ich halte das für sinnvoll, dass nach Möglichkeit ich in den Vorstandssitzungen da bin, um kurzen Sachstand zu geben. Zum einen, glaube ich, stellt das die Kommunikation mit dem gesamten Vorstand wieder. Ansonsten spreche ich ja viel mit Dennis oder Andro. Aber so wisst ihr halt alle Bescheid. Ich will das hier nicht diskutieren, aber ich glaube, es macht Sinn, wenn wir hier kurz 2-3 Minuten sagen, das ist der Stand der Dinge. Und dann sind alle informiert, nicht nur ihr, sondern auch die Zuhörer. Und das sind ja so wie heute ziemlich viele. Das heißt, wir haben einen relativ großen Verbreitungsgrad dadurch. Und ansonsten hatte ich ja gesagt, soll es diese Sprechstunden geben, immer vor der Landesvorstandssprechstunde, aber ich fände es gut, wenn das so einen Automatismus gäbe, und das ist vielleicht im Moment auch noch nicht so wichtig, aber wenn der Wahlkampf so in Fahrt kommt, halte ich das für eine gute Sache, um einen möglichst großen Verbreitungsgrad zu haben, was gerade wichtig ist und was vielleicht auch viele dann hier mitkriegen können. Ja, vielen Dank, 1+1 von mir, und ich persönlich habe den Eindruck, dass was du hier sagst, hat eine höhere Reichweite und einen höheren Impact als das, was in der Sprechstunde passiert. Warum auch immer das so ist, aber ich bin dankbar, wenn du das hier tust, auch deine Informationen aus der Fraktion, und seien es nur 5 Minuten und ad hoc aus dem Stegreif, aber ich finde das extrem wertvoll. Also auch bitte dann mit dem Wahlkampf weiter so verfahren. Gibt es vielleicht von den anderen Vorstandskollegen auch Meinungen dazu oder Anmerkungen? Ja, ganz lieben Dank an die Moni. Dann frage ich auch der Vollständigkeit halber mal zum Punkt Infos der Fraktion. Gibt es Fragen aus dem Plenum? Wünsche, Anregungen? Dann bitte jetzt hochkommen in den Sprechraum. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann hätten wir diesen Punkt auch abgeschlossen. Vielen Dank, Moni. Wir nehmen das dann in die TU auf, ja, hinter Bericht der Fraktion. Gerne. Prima. Dann kommen wir jetzt zu dem ganz formalen Formalfu. Anträge an den Landesvorstand. Sollen wir? Als erstes hier im Pad steht der Antrag mit der Nummer 237535. Wahlkampfbudget VKV Hochsauerlandkreis. Antragsteller Mai Karle. Unterstützer Daniel und Florian. Der Vorstand möge beschließen, 3.500 Euro aus dem Budget des VKV HSK für Wahlkampfzwecke freizugeben. Es wäre schön, wenn der Antragsteller oder einer der Unterstützer hier wäre, um den Antrag vorzustellen. Aber ich mag da auch ganz kurz meine eigene Meinung direkt vorneweg sagen. Ich habe mit so Dingern echt ein Problem. Die Höhe ist extrem. Also das geht schon in Richtung eines komplett Gesamtbudgets eines VKV, was er so verfügbar hat. Und es ist mir nicht granular genug begründet. Ich glaube euch, dass ihr das Geld braucht, aber bitte detailliert das etwas für uns, sodass wir besser darüber entscheiden können. Mike? Ja, wir haben halt das als Finanzantrag im KMV gestellt gehabt. Und das wird halt von unseren sozusagen von den Mitgliedern hier im Hochsauerlandkreis auch mitgetragen. Also es wird halt einstimmig beschlossen. Wir haben ein Budget von über 5.000 Euro. Diese 3.500 Euro sind jetzt nicht nur für den Landtagswahl, sondern auch für Mitte, teilweise auch für den Bundestagswahlkampf auch mittragen. Dementsprechend die Höhe da schon ziemlich vertretbar in den Augen. Okay, ich sag direkt was dazu. Also erstens mal, der Bundestagswahlkampf, der ist noch ein bisschen hin. Solche Finanzbeschlüsse gelten in der Regel nur 6 Monate. Ja. Das zweite ist, wenn ihr pauschal so eine Summe anfordert und gebt dafür beispielsweise an, wir wollen Flyer kaufen, Kugelschreiber, Plakate, und wir stimmen dem zu. Und dann kauft ihr auf einmal für 3.500 Euro Kugelschreiber, dann ist das von dem Beschluss abgedeckt. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Und deshalb können wir so einen Beschluss so nicht durchstimmen. Wir brauchen schon ungefähr eine Ausgabenliste, was ihr vorhabt, wie viel Geld ihr für was ausgibt. Bitte macht da schon irgendwie eine Bedarfsliste oder so. So wäre ich der Meinung, können wir den nicht freigeben. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe deinen Grund dahinter, ja, aber wie gesagt, wir haben immer schon auf unser Budget sehr stark aufgepasst. Sagt ja auch, zeigt ja eigentlich auch schon die Höhe unseres Budgets, das wir angespart haben insgesamt. Und dementsprechend würde ich das als sehr schade finden, wenn wir für jedes Mal einen einzelnen Finanzantrag stellen müssen. Nee, dann hast du mich falsch verstanden. Du kannst ja von mir aus die 3.500 Euro eintragen, auch wenn das mir eigentlich persönlich viel zu viel ist. Aber dann schreib bitte dazu, von diesen 3.500 Euro sind 350 Euro für Kugelschreiber, 1.500 Euro für Plakate, 500 Euro für Flyer. Das muss ja nicht ganz genau hinkommen, aber dass wir wenigstens eine grobe Größenordnung haben. Ja? Das ist Usus. Und das haben wir in der Vergangenheit auch so gehalten. Wir haben zwei Wortmeldungen. Einmal der Roni, kann ich auch vorlesen, ist der Meinung, wir sollten das trennen, bitte getrennt für die Wahlkämpfe verschiedene Budgets anfordern. Und dann bitte der Andreas. Ja, zum einen mache ich jetzt auch mal den Formalfreund. Haben wir, glaube ich, auch noch das Problem gehabt, dass die beiden Unterstützer nicht in CC waren. Das heißt, auch jetzt müssten sie dann theoretisch, damit wir überhaupt darüber abstimmen könnten, sich hier zumindest mal zu Wort melden oder das Ganze nochmal neu irgendwie abgeschickt werden. Ich habe das neu abgeschickt. Also ich habe den ersten hatte ich vergessen, die in CC zu packen. Dann habe ich da direkt geschrieben, ja, bitte einmal löschen. Habe dann den Antrag nochmal neu geschickt. Mit den beiden im CC. Okay, dann habe ich das übersehen. Das Zweite, was ich tatsächlich anregen würde, was die Aufschlüsselung angeht, ist vielleicht tatsächlich auch das Kampagnenseminar abzuwarten und zu überlegen, anhand dessen, was da erarbeitet wird, was man dann quasi aus diesem Portfolio, das wir da hoffentlich dann zur Verfügung stellen können am Ende, tatsächlich auch nutzen will. Das macht vielleicht mehr Sinn, einfach dann zu gucken, was ist denn überhaupt da, was liegt uns da, was können und wollen wir davon machen. Dann fällt es vielleicht auch leichter, sich Gedanken zu machen darüber, wie man das Ganze dann aufteilt, wie man das aufsplittet. Wäre jetzt einfach mal ja, die Anregung von mir. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir sagen jetzt, Mike, mach eine Liste. Wir schieben den Antrag 2 Wochen, du kommst in 2 Wochen noch wieder und sagst uns ungefähr, wofür du das ausgeben willst. Zweite Möglichkeit, du sagst, du willst das nicht. Du willst 3.500 auf die Hand haben. Dann bin ich ziemlich sicher, lehnen wir das hier heute ab. Dritte Möglichkeit, du wartest einfach nochmal oder ziehst den Antrag zurück, wartest nochmal, bis das Kampagnenseminar durch ist und kannst dann auch begründete Anträge für Einzelposten stellen. Was sagst du dazu? Dann nehme ich jetzt mal die Variante 3 und spreche ich das mal mit den anderen beiden drei Büropiraten ab und dann machen wir das mal so. Das finde ich super. Das heißt, wir lassen den Antrag erstmal offen, nehmen den mit in die nächste Sitzung oder vielleicht sogar in die übernächste Sitzung und bis dahin sind wir schlauer. Alles klar? Okay. Ist irgendjemand vom Vorstand dagegen? Keiner dagegen, dann verfahren wir so. Antrag ist vertagt. Nächster Antrag. Nochmal so ein Ding. Finanzantrag für die Landtagswahl 2017. Antrag Nummer 238268 von Ralf Pütz. Unterstützer Dietmar Jürgen. Wir beantragen die Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von 1.500 Euro aus dem Konto des virtuellen Kreisverbandes Düren. Die Mittel sind zweckgebunden. Dazu gehören Raummieten, Verwaltungsgebühren, Plakatierung, Werbematerial, Giveaways, Flyerplatz und so weiter und so weiter und so weiter. Ist einer... Oh, da sind schon... Ja, Protokoll. Klar, Bautermann, du bist gerade im Club Protokoll. Ich glaube, da wolltest du nicht hin. Genau. Klar, Bautermann, sag mal was dazu. Wir hören nichts. Dann nehme ich jetzt erstmal den Ralf dran. Ralf XXL. Da höre ich auch nichts. Die Leute in Düren sind etwas stiller. Naja, gut. Aber im Prinzip ist das gleiche Ding wie vorher. ich hätte gern irgendwie so eine Liste. Also nicht einfach nur eine Aufzählung, was man damit macht, sondern auch eine ungefähre Gewichtung. Ralf, versuchst es nochmal. Man hört nichts. Mach mal die Papageienrunde. Dann testest du das und dann kommst du gleich wieder. Genau, und der Jürgen möchte irgendwas dazu sagen. Ja, bei mir funktioniert es technisch, ja? Jawohl. Das ist ja hocherfreulich. Ja, erstmal bedanke ich mich bei den vielen Zuhörern, die sich da bereit gefunden haben, dieses formal fusig anzutun. Aber manchmal kommen doch ganz lustige Sachen zum Tragen, wie zum Beispiel technische Probleme bei den Antragstellern. Darum greife ich hier mal die Mikrofontaste. Das ging eine ganze Zeit lang darum, dass wir lange Zeit nichts gemacht haben, aber viele Leute viele Ideen haben. Das geht zum Beispiel darum, dass wir einen Sonnenschirm und einen kleinen Infostand-Ausrüstung anschaffen wollen, weil wir festgestellt haben, dass auf vielen kleinen Dörfern große Infostände nirgendwo mehr einen Platz finden. Das ist eben dieses Problem, wenn man zu spät kommt. Ne? Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, das wissen wir alle mittlerweile. Und wenn du da mit dem ganz großen Pavillon ankommst und stehst dann da in einer Menschenmenge, die in einen Discounter hineinströmt, dann wirst du entweder überrannt oder weggejagt. Darum müssen wir uns um andere Dinge bemühen. Da geht das also nicht darum, dass wir jetzt 1.000 Euro für Flyer ausgeben wollen und 600 Euro dafür, sondern dass wir uns einen Spielraum zur Verfügung stellen lassen wollen, über den wir dann in Absprache mit unseren Kernmitgliedern im Düren Anschaffungen tätigen, die dann natürlich mit entsprechender Quittung dem Vorstand kundgetan werden. Okay, ich kürze das jetzt hier nochmal ab und werde mal ganz konkret. Wir werden solche Anträge nicht genehmigen. Wenn wir die genehmigen, dann kannst du auch für 1.500 Euro Sonnenschirme kaufen. Dann ist das mit diesem Antrag gedeckt. Das werden wir nicht tun. Ja? Bitte macht eine ungefähre Bedarfsanalyse, was ihr habt. Die muss nicht genau sein. Ihr habt da Spielräume ausreichend. Aber ich will da auch nicht weiter drüber diskutieren. Macht ungefähr eine Liste, was ihr wofür ausgeben wollt. Dann kriegt ihr den Antrag auch durch. Solche Pauschaldinger lehnen wir ab. So, ich möchte auch nicht weiter drüber sprechen. Das hat auch noch einen anderen Hintergrund. Das geht jetzt hier nicht irgendwie, also niemand will jemanden ärgern. Aber häufig ist es eben so, also wir hatten das mal in der Vergangenheit auch, dass wenn man eben die grobe Auflistung macht oder eben eine Summe einfordert, dass man dann sich vorher nicht unbedingt ein Konzept dahinter gestanden hat oder nicht unbedingt so die Gedanken gemacht hat. Man hat gesagt, wir wollen pauschal haben und dann gucken wir mal, wenn wir haben. Und einfach mal rekapitulieren darüber, was haben wir, was wollen wir und was werden wir tun und dann daran auch schon eine Bedarfsanalyse machen. Also so ein kleines wirkliches Projektmanagement, ne? Wahlkampf in Düren ist jetzt ein Projekt und daran eben auch ein gewisses Budget festmachen und das Budget, ihr habt ja, wie gesagt, Stahlrabe sagte, Spielraum habt ihr, wir gucken jetzt hier auch nicht auf einen Euro, darum geht das überhaupt nicht, aber dass man ungefähr sagen kann, ja okay, für 300 Euro Flyer, das sollte gedeckt sein und wenn es mehr wird, ja, dann einfach einen neuen Antrag stellen von 200 Euro und dann passt das alles. Okay, also, Ralf, versuch bitte nochmal was zu sagen. Wir hören dich nicht. Also vielleicht kannst du in den Chat irgendwas reinchatten. Ansonsten mache ich auch bei euch den Vorschlag. Wir nehmen den Antrag, der ist ja nicht so super eilig. Wir nehmen den mit in die nächste Sitzung. Bis dahin habt ihr eine grobe Planung für uns, was die einzelnen Budgetposten angeht und dann kriegen wir das auch hin, okay? Ja, dann werden wir das so machen, dass ihr das um 2 Wochen verschiebt und wir das dann nochmal separat auf diesem Ticketnummer schicken, wie wir das aufzuteilen gedenken. Perfekt. Wie gesagt, es muss nicht genau sein, aber bitte nicht 1.500 Euro für Sonnenschirme. Gut. Das war nie unsere Absicht. Nee, ist schon klar. Okay. Prima, dann wird der Antrag geschoben und das war eigentlich auch der zweite, letzte Antrag für heute. Wir hatten Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung. Hat irgendjemand TM die eingelesen? Oh, der Superkonduktor hat erst noch eine Wortmeldung. Ja, TM, danke TM, Daniel TM. Ich hatte, das ist wahrscheinlich untergegangen, TM, ich hatte ja noch drum gebeten, dass in den Punkt Sonstiges stehen einige Schatzmeisterclub-Anträge an. Das kommt später. Ah, okay, ja, dann sag mir das doch, TM. Der Punkt Sonstiges kommt immer zum Schluss. Der Punkt Sonstiges, also sonstige Anträge unter dem Punkt Sonstiges, kommen immer an zum Schluss bei Sonstiges. Okay? Starab. Vielen TM, danke TM. Du musst Rücksicht nehmen. Das ist die erste Sitzung von Bernd. Ich bin Offliner. Komm jetzt. Vollgas. Hat irgendjemand die Umlaufbeschlüsse? Was? Nein. Dann lese ich die jetzt vor. Ja, oder soll ich? Ich habe sie ja alle ins Wiki gesetzt. Geht dann vielleicht schnell. Ach, mach du. Komm, los. Ja, komm. Wir haben nämlich 6 Mitglieder im Landesverband aufgenommen mit den Ticketnummern 235968, 236967, 226131, 238155, 215511 und 238214. Dann haben wir den Schlumpf, AK-Piraten Schlumpf, beauftragt, zum Verwaltungstreffen zu fahren mit der Ticketnummer 237551. Das war am letzten Wochenende das Verwaltungstreffen. Da habe ich auch noch kurz was für Sonstiges nachher. Dann haben wir einen Antrag gehabt zur Entsendung von Norbert zum Verwaltungstreffen. Norbert ist einer der frisch gewählten Kassenprüfer. Diesen Antrag haben wir abgelehnt. Dann haben wir einen Finanzantrag gehabt vom VKV Oberhausen, der uns freundlicherweise für die Klage zur kommunalen Sperrklausel 300 Euro zur Verfügung stellt. Vielen Dank an Oberhausen. Und dann haben wir noch einen alten Antrag gefunden. Da hat der Thomas Gaul beantragt, Moderatorenrechte für den Mambe-Raum, und diesem Antrag haben wir ebenfalls zugestimmt. Und dann haben wir noch was ganz Altes gefunden. Das hat noch der letzte Vorstand beschlossen, aber es hat nie den Weg ins Wiki gefunden. Und zwar haben wir den Wastel damals beauftragt als Bevollmächtigter für die Antragstellung der Zugänge Sage, CRM und VPN im Bund. Das war's. Vielen Dank, Vaku. Gibt es Anmerkungen oder Fragen zu diesem Teil der Vorstandssitzung? Eine Anmerkung. Der Wastel bleibt auch weiterhin beauftragt, diese Dinge zu tun. Nicht, dass jetzt alle denken, weil er kein Vorstand mehr ist, macht er das nicht mehr. Ja, das ist eine sehr wichtige Info, und das ist üblicherweise auch ganz oft der Fall. Nur weil Leute aus dem Vorstand ausscheiden, heißt das nicht, dass sie nicht mehr Dinge tun. So, jetzt muss ich die Zeile suchen. Ach, guck. Jetzt sind wir nämlich in Zeile 484 Sonstiges. Hat irgendjemand TM irgendwas für Sonstiges? Ja, da stehen ja schon ein paar Sachen drin. Ja, dann machen wir die doch. Der Reihe nach, wie es drin steht. Masch begrüßt. Masch ist da. Hallo Masch. Ja, guten Abend, hi. Masch, möchtest du ganz kurz deinen Tätigkeitsbericht nachschieben? Also nachdem ich beim Rechnungsprüfungsausschuss, beim Kreisausschuss und noch bei einer Aufsichtsratssitzung war, habe ich da jetzt keine Lust zu. Ich liefere das gerne übernächste Woche nach. Okay, Marsch trägt das im Pad nach, das wird ins Wiki kopiert, ihr könnt das nachlesen. Gut, also nochmal, wir sind in der Zeile 487 im Pad, und da ist ein Thema Support von Diem 25 Festival Ticket 238199. Anfrage. Hallo Piratenpartei, wir, Diem 25 Rheinland, möchten in Düsseldorf eine Kampagne zur Wahl in Form eines Festivals Anfang März veranstalten. Verschiedene Parteien können sich präsentieren und diverse Bands werden spielen. Janis Varoufakis wird kommen und uns unterstützen. Möchtet ihr mit uns zusammen auftreten? Viele Grüße. So, und jetzt kommt die Diskussion. Möchte irgendjemand vom Vorstand irgendwas dazu sagen? Möchte jemand aus dem Plenum etwas dazu sagen? Dann spreche er jetzt. Also die ja, wer ist das? Also, ja, das habe ich mir schon gedacht. Die M25 oder, das ist ein Zusammenschluss von linksgerichteten Parteien. Sagen Sie, oder soweit habe ich das jetzt alles mitbekommen, gegründet in Berlin. Initiator war damals, oder ein berühmter Initiator war eben damals Janis Varoufakis. Das müsste im Frühjahr dieses Jahres gewesen sein. Wir hatten schon einmal eine Anfrage, da ging es um die Nutzung der hiesigen Mambelräume bei uns von der Bundesverband. Also die haben noch keinen richtigen Verband, darum geht das überhaupt nicht, sondern so eine lose Struktur. Und die sind eben international aufgestellt. sehen in der Piratenpartei grundsätzlich eine Unterstützung, haben sich immer positiv geäußert, aber da muss man jetzt auch sagen, also wir unterstützen jetzt dann eben eine, ich sage jetzt mal, einen politischen Zusammenschluss und würden, also unterstützen, also wenn wir da jetzt mitmachen in, und so weiter, dann müssen wir uns eben doch klar sein, was sie wollen, was sie sagen und was sie auch meinen. Also das ist das echte Ding mit der Politik. Wir haben eine Wortmeldung von Vaku. Ja, also das, was der Dennis gesagt hat, und dann weiß ich eigentlich gar nicht, ob das jetzt hier für uns im Vorstand so die richtige Anfrage überhaupt ist, ob das nicht quasi schon so mehr in den Bereich Wahlorga gehört. Also ich glaube, dass das grundsätzlich schon in den Vorstand gehört, weil die generelle Zustimmung auch Auseinandersetzung mit der DiEM ist eine Sache, die wir eben auch grundsätzlich diskutieren sollten, aus, aber natürlich auch mit der Basis, auch vielleicht auf dem KVT oder anderen Dingen wie einem LPT. Und der Thema selber ist halt zeitlich im Vorwahlkampf, also vor der heißen Wahlkampfphase, und aus meiner Sicht vielleicht eine Gelegenheit, wo man eben auch die Positionen der Piratenpartei mit vertreten kann und eben Aufmerksamkeit auch auf uns auch durchaus im Wettbewerb mit der Linken und anderen auf sich ziehen kann, die Aufmerksamkeit. Okay, danke Harald. Masch hatte eine Wortmeldung. Und Masch, bitte möglichst nah ans Mikro, du bist sehr dumpf wieder. Ja, ich mache das anders, ich mache das Mikro näher an meinen Mund. Geht das so? So ist ganz gut. Deutlich. Also wir haben übers ganze Jahr hinweg einige Male eingerichtete oder zweigerichtete Kontakte mit ihr gehabt. Es gab einen kleinen E-Mail-Wechsel auch mit Janis Varoufakis. Ich denke, dass wir, ich korrigiere nochmal eben, du hattest eben gesagt, Dennis, die sind international aufgestellt. Ich würde eher einschränkend sagen, die sind europäisch aufgestellt. Das soll aber jetzt der Sache keinen Abbruch tun. Und ich denke, dass das eine Kraft ist im Moment, die, oder eine der wenigen Kräfte, die wirklich noch pro Europa denken. Und damit zumindest, was den europäischen Aspekt anbetrifft, recht nah bei uns sind. Die anderen Aspekte, die du angedeutet hast, ist ein Zusammenschluss von linksorientierten, politisch interessierten Menschen. Das täte uns auch nicht weh. Und ich denke, die schreiben ja selber, das soll eine Kampagne zur Wahl sein. Und insofern, das ist Wahlkampf, das ist in der Wahlkampfzeit. Ich denke, wir sollten uns da tatsächlich sehen lassen. Okay, dann haben wir jetzt hier schon widerstreitende oder zumindest kontroverse Aussagen. Weitere Wortmeldungen aus dem Plenum oder von den Kollegen? Was ich mich jetzt frage ist, welchen Wahlkampf meinen die denn jetzt? Ist das schon auf dem Bundestagswahlkampf? Weil gerade wenn die ja nicht international, aber intereuropäisch agieren, ist das dann nicht eher was für den Bundestagswahlkampf, und wäre das nicht tatsächlich eigentlich eher eine Frage, auch die wir im Bund vielleicht erstmal ansprechen sollten und nicht als einzelner Landesverband da schon Fakten schaffen? Wir können natürlich uns auch eine eigene Meinung bilden als Landesverband, aber ich weiß nicht, ob das nicht tatsächlich sogar eher beim Bund angesiedelt wäre. Okay, ich habe selbst eine Wortmeldung und nehme ich dran. Das ist so ein typisches politisches Thema. Wir haben in der letzten Zeit angefangen, politische Themen in der Sprechstunde zu diskutieren, weniger formale Themen. Ich würde da tatsächlich gerne mal ein Issue draus machen für die nächste Sprechstunde und würde gerne die Basis, sofern sie bereit ist, damit zu diskutieren, dazu befragen. Es sind ein paar Links gepostet worden, es sind ein paar Hintergrundinformationen jetzt gehört worden. Informiert euch bitte darüber, was das ist, und gebt uns das Feedback, was ihr davon haltet. Nächste Wortmeldung war Masch, bitte. Ja, genau so. Danke dafür. Ich finde die Idee sehr charmant, dass wir das besprechen in einer Vorstandssprechstunde. Und der Dennis hat es auch schon in den Mumble-Chat geschrieben. Angeschrieben worden sind wir von dir im Rheinland, in Altstation für eine NRW-Geschichte. Da könnte man eventuell rückkoppeln, um die Frage, die Andro aufgeworfen hat, vielleicht direkt mal mit dem Einladenden zu klären. Gut, und dann Novako nochmal. Ja, also das wäre auch mein Vorschlag, jetzt vielleicht da nochmal zurückzuschreiben, auf welchen Wahlkampf Sie sich da beziehen. Und vielleicht haben Sie ja auch schon ein bisschen detailliertere Infos. Das war ja jetzt wirklich nur eine sehr, sehr kurze Mail. Und das dann tatsächlich mit in die Sprechstunde zu nehmen und natürlich auch in das nächste Treffen, was die Wahlkampforga angeht, würde ich sagen. Prima. Der Jürgen ist nochmal im Sprechenraum. Jürgen, aber bitte fass dich kurz. Ich sag nur zwei Sachen. Ich bin der Meinung, man sollte bei derartigen Sachen von vornherein wissen, besteht die Möglichkeit, sich von den anderen, die da dran teilnehmen, abzugrenzen? Oder muss man vollumfänglich allem zustimmen, was da verlautbart wird? Und ich weiß nicht, ob es richtig ist, wenn man so pauschal dazu sagt, da hast du schon recht, Diskussionsbedarf ist dann mit jedem in jedem Fall gegeben, bei der nächsten Sprechstunde vielleicht mal richtig aufbauen, indem genügend Info für die Zuhörer dabei kommt. Denn so pauschal wüsste ich jetzt nicht, wer das überhaupt ist und wovon der überhaupt redet. Okay, ich drehe jetzt die Runde nochmal zurück. Bitte informiert euch, googelt das, klickt auf die Links, klickt auf die Wikipedia-Links. Und ich lese jetzt zum Abschluss nochmal den Text vor, damit wir das nicht vergessen, worum es geht. Es geht um ein Festival. Es geht um eine Kampagne zur Wahl in Form eines Festivals. Es ist NRW-bezogen und verschiedene Parteien können sich präsentieren. Es spielen auch Bands und es wird auch Yannis Varoufakis auftreten. Das ist erstmal sehr vage und ich glaube nicht, dass man da jetzt große Allianzen schon schmiedet. Das ist eher mal so eine Präsentationsrunde. Wenn jetzt nicht noch ganz wichtige Wortmeldungen dazu sind, würde ich das Thema aber damit auch gerne abschließen. Und dann nehmen wir das in die nächste Sprechstunde mit. Marsch, bitte, was? Ja, für heute abschließen, nicht generell. Natürlich, ja. Nächste Sprechstunde geht's weiter. Gut. Zeile jetzt aktuell 507 haben wir eigentlich oben schon abgehandelt. Anfrage von Moni, den Tagesordnungspunkt. Bitte? Habe ich auch schon drunter geschrieben, haben wir besprochen und machen wir. Genau, aber ich verlese das nochmal für die Aufzeichnung. Haben wir abgehandelt. So. Okay, dann sind wir in Zeile 521 und jetzt ist Bernd TM mit seinem sonstigen TM, Beschluss TM über Anträge des SMTM-Clubs dran. Bernd, bitte. Ja, Daniel, ganz lieben Dank. Also, diese Beschlüsse oder diese Anträge des Schatzmeisterclubs oder die diese Beschlüsse resultieren seit 2 Jahren aus diesem Schatzmeisterclub, also aus dem Zusammenschluss der Landesschatzmeister. Es geht dabei um die finanziellen Umstände für die sogenannte Grundversorgung. Das heißt also für Dienste, die der Bund für die Länder und für die Mitglieder und für die KVs übernimmt, die quasi bevor über den Länderfinanzausgleich irgendwelche Mittel ausgeschüttet werden an die Länder, vorab abgezogen werden. Darf ich kurz mal unterbrechen? Ja, bitte. Hat irgendjemand oder du vielleicht sogar vielleicht einen Link dazu? Wozu? Zu den Beschlüssen, Beschlussvorlagen oder überhaupt zu den Diskussionspunkten? Nee, dummerweise nicht. Ich habe das auch nur per Mail gekriegt, per Redmine Abstimmungsmail. Ich war leider Gottes, als diese Sachen gemacht wurden, nicht beim Verwaltungstreffen dabei. Deswegen kann ich das quasi nur aus dritter Hand hier erzählen. Die meisten Sachen sind bekannt, weil die schon seit 2 Jahren laufen. Die sind quasi schon Standard. Ansonsten kann ich damit leider auf die Schnelle nicht dienen. Hermi hat gerade was gepostet. Aber dann mach mal weiter. Erzähl mal weiter. Einfach. Ja, ich guck mal kurz rein in das, was Hermi gepostet hat. Ja, das ist das, was ich halt auch habe, genau. Das sind nochmal die Redmine-Beschlüsse und ich habe das Ganze als Mail nochmal vorliegen. So, es geht, wie gesagt, um die sogenannte Grundversorgung. Das heißt also, Dienstleistungen, Dienste, Sachen, die der Bund für die Mitglieder macht, wie zum Beispiel, bestes Beispiel ist zum Beispiel quasi der Wirtschaftsprüfer, der den Rechenschaftsbericht testiert und prüft, die Buchhaltungssoftware Sage, die allen Landesverbänden zur Verfügung steht, das wird zentral quasi vom Bund zur Verfügung gestellt und muss dementsprechend halt auch bezahlt werden. Und bevor das halt mit irgendwelchen Teilbeträgen, Eintreibereien und Überweisungen losgeht, hat man sich entschlossen, das Ganze, bevor irgendwelche Mittel an Mitglieder und Untergliederungen ausgeschüttet werden, quasi vorab zu begleichen und vorab ein Budget dem Bund zur Verfügung stellen. So, das ist der mal grundsätzlich zur Einleitung dieses Schatzmeisterclubs, auch zur Einleitung der sogenannten Grundversorgung. Das ist nicht die eigentliche oder nicht die alleinige Aufgabe dieses Schatzmeisterclubs, aber doch immerhin bis dato eine der Hauptaufgaben. Die Anträge auf Grundversorgung werden von einzelnen sogenannten Gutachtern geprüft, die aus diesem Schatzmeisterclub kommen. Das heißt also, Leute, die sich im Allgemeinen mit dem Teilbereich auskennen, die dort Erfahrung bereits haben, die prüfen die Anträge. Das heißt also, wenn zum Beispiel für die Software, für die Buchhaltungssoftware ein Antrag gestellt wird, wir brauchen die Summe X für, keine Ahnung, für Lizenzen oder für Pflege oder für Upgrades oder Updates, dann wird das entsprechend gutachterlich geprüft, ob das Ganze Sinn macht, ob das Ganze in dem normalen Rahmen sich bewegt, und dementsprechend wird eine Empfehlung an den restlichen Club ausgesprochen. Stimmberechtigt sind allein die Landesschatzmeister. Bei uns ist das Usus schon von Anfang an, dass das Gesamtvotum des Landesvorstands dort auch Einzug erhält, dass der Landesschatzmeister quasi als Wahlmann agiert und dort im Prinzip die Mehrheit des Landesvorstands, die mehrheitliche Meinung des Landesvorstands dort abgibt. So, also nicht meine eigene Meinung, sondern höchstens, wenn die in der Mehrheit mit drin ist. So, Fragen bis dahin, bevor wir in die einzelnen Bereiche und Anträge gehen. Ganz kurz zwischendurch. Marie ist da. Hallo Marie. Hallo. Hallo. Ganz am Ende werde ich dich auch noch fragen, ob du deinen Tätigkeitsbericht nachreichen willst. Jetzt machen wir aber erstmal den Punkt hier weiter. Also das ist ja ein ziemliches Fund, was du da gerade präsentiert hast. Gibt es Fragen dazu? Ja, also ich denke, die Verfahrensweise ist mittlerweile auch bekannt. Wie gesagt, wir machen das jetzt bereits im dritten Jahr. Lothar ist leider Gottes gerade auch verschwunden oder vor 10 Minuten. Der musste wahrscheinlich weg. Der hätte noch ein bisschen mehr zu einzelnen Anträgen sagen können. Wie gesagt, die meisten sind mittlerweile schon Standard. Ich kann ein paar Sachen dazu erläutern. Die haben sich auch gegenüber dem letzten Jahr nicht geändert. Ein paar Sachen müsste man vielleicht mal diskutieren, aber da warte ich dann eben entsprechend auch auf euren Input. Ich würde jetzt dann gerne mal in die Einzelanträge reingehen. So, ja, jetzt hier in der Sitzung? Entschuldigung, dass ich jetzt dazu schon. Ja, klar. Okay. Das ist in der Regel ist es relativ schnell gemacht. Am 12.12. ist ist Abstimmungsende. Das heißt, wir haben Frist bis Montag. Es muss irgendwann gemacht werden. Wir machen das nicht per Umlauf. Und da es für euch auch sowieso das erste Mal ist, würde ich einfach das jetzt in der Sitzung kurz mit euch durchgehen wollen. Okay, dann einigen wir uns aber bitte auf eine Vorgehensweise. Wir stellen diese ganzen Anträge jetzt vor. Dann fragen wir einmal ganz kurz ab, ob es irgendwie ganz wichtige Bemerkungen, Fragen, Anregungen dazu gibt aus dem Plenum. Dann fragen wir den Vorstand nochmal ab, und brauchst du da eine Abstimmung von uns oder einfach nur ein Votum oder so ein Top, Daumen hoch, Daumen runter, oder wie stellst du es vor? Ja, das ist ja alles das Gleiche. Also ein Votum ist eine Abstimmung, und Daumen hoch, Daumen runter ja auch. Also wir haben beim letzten Mal die Anträge explizit abgestimmt, haben eine Mehrheitsmeinung oder ein Mehrheitsbild innerhalb des Landesvorstands bekommen, und ich habe das dann dementsprechend weitergetragen. Also gut, das war meine Frage, voll formal, einzeln und auf den jeweiligen Antrag bezogen. Gut, dann machen wir das so. Dann leg los. Gut, also als erstes geht es hier um die Grundversorgung für den Bereich Buchhaltung. Das sind die Leute, die dort in der Buchhaltung arbeiten. Das sind Personalkosten. Das sind Betriebs- und Geschäftsausstattungskosten. Dafür wird ein Budget von 10.000 Euro beantragt. Das ist, glaube ich, die gleiche Höhe wie im letzten Jahr. Das ist im Prinzip unkritisch. Das ist auch notwendig. Das ist auch sinnvoll, dass das da abläuft. Das wird im nächsten Jahr noch ganz andere, denke ich mir zumindest mal, ganz andere Formen annehmen. Und von daher halte ich das für völlig unkritisch und auch für notwendig. So, soll ich jetzt direkt Zustimmung abfragen oder erst am Ende? Wenn es Fragen gibt, Fragen und ansonsten abfragen, Zustimmung oder nicht. Okay, also ich unterstelle jetzt mal, es gibt nicht zu viele Fragen. Wenn doch, bitte jetzt ganz schnell melden. Und in dem Fall frage ich jetzt einfach nur mal nach Gegenstimmen. Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Oder kriegt der Bernd das Votum dafür, das so mitzutragen? Ich sehe keine Gegenstimmen oder Enthaltungen, dann hast du das. Okay, nächster Punkt, Bernd. Ja, Sekunde. Ja, da geht es um die Bereiche Wirtschaftsfrühversicherung, Sage. Das sind auch völlig übliche Geschichten, die auch aus den anderen Jahren herrühren, auch in der Höhe schon in den anderen Jahren aufgelaufen waren. Das Einzige, was mich ein bisschen wundert, ist die Wartung von Sage von 795 auf 6.000 Euro aufzustocken. Dafür finde ich hier keine Begründung. Die Kollegen würden das sicherlich nicht ohne Grund tun. Sage ist die Software, auf der die Landesverbände ihre Buchhaltung betreiben, die von allen Landesverbänden und Schatzmeistereien eingesetzt wird und die schlussendlich halt auch in dem Gesamtrechenschaftsbericht jährlich resultiert. Da haben wir nicht viel Freiheitsgrade, da haben wir nicht viele Alternativen oder Optionen. Von daher ist es zwar unschön, dass es da, keine Ahnung was, eine zehnfache Steigerung gibt, aber das ist dann so. So, ja, ich habe das mitgekriegt. Ich krieg's nicht mal ganz auf die Reihe, aber ich rate, dass Hermi was dazu sagen könnte. Hermi, würdest du kurz? Ich lese das übrigens auch anders. Da steht drin, ich habe das hier aufgemacht in dem Link, um 795 auf 6.000 aufzustocken. Du hast recht. Ja, du hast recht. Alles klar. Entschuldigung. Ja, um das kleine Wörtchen um habe ich übersehen. Du hast völlig recht. Von daher ist das alles hinfällig. Dann ist das alles völlig im Rahmen und auch unkritisch. Und ich empfehle einfach, das durchzuwinken. Okay, Hermi ist auch wieder runtergesprungen. Alles klar. Masch hatte eine Wortmeldung. Ja, Bernd, du hast gesagt, dass das Usus gewesen ist in den letzten Jahren. Im Protokoll steht aber, dass ein Meinungsbild erhoben wurde, bei dem es keine Gegenstimmen zum Betrag gab. Und jetzt nenne ich mir den falschen Meinungsbild, einstimmige Zustimmung, dass dies aus der Grundversorgung kommen solle. Das liest sich jetzt ein bisschen so, als wenn das vorher nicht der Fall gewesen wäre. Was bitte nochmal? Du hattest eben gesagt, dass das die übliche Vorgehensweise der letzten Jahre gewesen ist, das aus der Grundversorgung zu bezahlen. Im Protokoll in Zeile 42 steht, einstimmige Zustimmung, dass dies aus der Grundversorgung kommen solle. Das liest sich ein bisschen so, als wenn das jetzt erstmalig so sei. Nein. Dann ist es missverständlich. Das ist de facto die komplette Zeit immer in der Grundversorgung drin gewesen. Okay, danke. Okay, als Anmerkung im Chat des Sitzungspads hat ein Annehmend einen Link gepostet und da sieht er das Protokoll dieser Sitzung vom 4.12.2016, da könnt ihr bitte mit reingucken. Und darauf bezieht sich auch die Angabe Zeile 42. Das war im Übrigen ein Meinungsbild, keine Abstimmung. Das habe ich auch gesagt, aber da das Wort Zustimmung darin vorkommt, da ist das vielleicht durcheinander gegangen. Jawohl. Also, die interessierten Leute klicken bitte auf den Link. Sekunde mal, um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Bei dieser Schatzmeistersitzung werden selbstverständlich nur Meinungsbilder erstellt. Dort wird kein abschließender Beschluss gefasst. Das läuft über Redmine nach, weil die allermeisten Schatzmeister in ihren GOs drinstehen haben, dass Anträge und Entscheidungen des Schatzmeisterclubs mit dem gesamten Vorstand besprochen, unter Umständen abgestimmt werden. Das handelt jeder LV, wie er das für richtig hält. So, und deswegen wird da lediglich ein Meinungsbild erhoben, aber kein Beschluss bei diesen Sitzungen. Und jetzt soll noch mal einer sagen, wir arbeiten hierarchisch und strukturiert. Sehr gut. Ich frage das jetzt trotzdem ab. Gibt es Gegenstimmen gegen diese Vorgehensweise? Beziehungsweise andersrum, gibt es Gegenstimmen, dass der Bernd das Votum hat, das so mitzutragen? Oder Enthaltungen? Sehe ich nicht der Fall, dann ist der Punkt auch abgehakt. Nächster Punkt, Bernd, bitte. Ja, das ist, wie ihr sehen könnt, der Bereich IT. Das hat ein Budget oder dort wird ein Budget von 24.000 Euro beantragt. Das sind 80% der Gesamtkosten. Das ist auch seit jeher so, dass nicht der komplette IT-Bereich umgelegt wird oder in diese Grundversorgung reinfällt, sondern ein Prozentsatz. Der Rest geht zulasten des Bundes. So, und Bereich IT, ich guck mal, was in dem Pad noch mit drin steht. Kleine Sekunde mal. Ja, finde ich jetzt auf die Schnelle nichts. Das ist im Prinzip aber auch das, was halt der Bund an IT-Leistung zur Verfügung stellt. Das kennt ihr besser als ich. Der Pac-Man ist im Sprechenraum. Pac-Man, bitte. Ja, da wäre meine Frage. Ich weiß, dass es da mal eine halbe Stelle, also eine halbe Kraft als Stelle gab. Mittlerweile arbeiten da wohl anderthalb Leute. Wie ist da so der Stand? Ja, da fragst du mich was. Naja, aber Hermi ist ja schon da. Hermi. Ja, da kann ich Auskunft zu geben. Es ist im Moment eine Vollzeitstelle. Und soweit ich weiß, sind die Personalkosten auch nicht in diesem IT-Budget mit drin. Okay, dazu habe ich direkt eine Nachfrage. Aus meiner Erinnerung heraus waren es zwischenzeitlich auch anderthalb Stellen, eine Vollzeit, eine Halbzeitstelle. Das ist, glaube ich, nicht mehr aktuell. Kannst du da noch ganz kurz was zu sagen, Hermi? Ja, wie ich sagte, wir haben im Bundesverband aktuell eine Vollzeitstelle in der Bundes-IT. Gut, prima. Belassen wir es dabei. Jetzt sagt der Hermi aber auch gerade, die Personalkosten sind in diesem Budgetposten nicht enthalten. Korrekt. Bernd. Ja. Erklär mal den Budgetposten weiter. Wenn ich könnte. Der Landesverband hat, meine ich, ein Budget von 8.000 Euro. Wenn das jetzt das Dreifache ist, würde ich jetzt irgendwo, wundert mich jetzt irgendwie die Höhe, wenn das auch nicht die Personalkosten sind. Ich meine, so viel kann das doch nicht mehr an Dingen sein, oder? Noch als Anmerkung, wir befinden uns in diesem Protokoll-Pad-Schatzkiste bei Zeile 74. Ja, danke schön. Okay, Anru ist in den Sprechenraum gesprungen und Hermi, erstmal Anru bitte. Anru? Dann nehme ich Hermi nochmal dran. Ja, ich bin halt jetzt einfach mal drin geblieben. Diese 24.000 Euro, die setzen sich hauptsächlich aus den ganzen Hosting- und Housingkosten und Zertifikate und Domains und weiß der Geier zusammen. Das ist ja leider so ein kleines bisschen undurchsichtig, aber die hatten sich wohl irgendwie vor zwei Wochen mal zusammengesetzt, um endlich mal eine Liste zu machen mit all den Diensten, die sie anbieten. Also neben den ganzen E-Mails, Mailinglisten, Symforen, Wiki-Pads, die ganze Mitgliederdatenbank, die ganze Buchhaltungsgeschichte, laufen da noch irgendwie zig andere Sachen und da kommt schon einiges an Krempel und dann auch alles an einiges an Traffic zusammen. Okay, zu Pac-Man sage ich noch etwas. Wir zahlen etwas über 6.000 Euro für Housing. Da haben wir unsere IT bei einem IT-Dienstleister. Diese Hardware, diese reine Hardware, die wir da hausen lassen, trägt die NRW-Dienste. Und darüber hinaus haben wir ein Budget für Hardware-Anschaffungen. Und so kommt das wohl auf die 8.000 Euro, schätze ich mal. Right of Parley, bitte. Ja, ich beziehe mich mal auf das, was Hermi gesagt hat. Diese Zusammenstellung, wo ist denn die, wo kann man die finden? Wäre ja sinnvoll, die diesen Schatzmeisterpad irgendwie auch drin zu haben. Ja, wäre sicherlich sinnvoll, aber ich habe die nicht. Ich kann dir nur die Zahlen von 2014 sagen, als ich für den Geschäftsbereich mal verantwortlich war. Da wurden schon locker, lass mich mal kurz rechnen, 20.000 Euro eingespart. Ja, das ist halt jetzt das, was es ist. Wie gesagt, eine genaue Aufstellung. Fragst du am besten bei der Bundes-IT direkt mal. Viel Erfolg. Ja, also ich erinnere mich dran, dass halt auch schon bei meinem ersten Verwaltungstreffen dieses Thema auf der Tagesordnung war und bis dato es keinem Schatzmeisterclub offensichtlich gelungen ist, tatsächlich mal dahinter zu blicken oder dahinter zu dringen. Mir liegt auch keine Auflistung vor. Ich kenne auch keine Liste der genauen, wie soll ich sagen, der genauen Posten, die man da bräuchte. Es ist ein bisschen komisch, wenn man sagt, das ist schon seit Jahr und Tag so da. Es ist in der Tat, sagen wir, der Bereich ist in der Tat transparenztechnisch stark optimierungsbedürftig. Also ich habe jetzt hier in den Mumble-Chat nochmal den Link gepostet zu dem Haushalt der Piratenpartei, finanzen.piratenpartei.de. Ich klicke gerade mal ganz schnell durch, aber ich glaube, das erhält die Sache auch nicht weiter. Also die reinen Housingkosten sind ungefähr um die 20.000, 22.000 Euro. So, das haben sie jetzt für dieses Jahr. Und da wird sich dann in 17 nicht viel dran ändern. Sie haben vor 2 Wochen sich zusammengesetzt, haben das alles aufgearbeitet. Es ist jemand dran, dieses Ganze, was Sie da zusammengetragen haben, in verständliche Form zu übersetzen für Nicht-ITler und das dann mal zu veröffentlichen. Und dann haben wir auch die ganzen Sachen, was läuft in dieser IT. Dann kannst du auch berechnen, was kostet das. Es gibt schon so ein paar Ansätze, was eventuell noch weg kann. Aber es wird nicht viel sein. Also das ist der grobe Grundstock, den die Bundes-IT jetzt dieses Jahr an Kosten hatte. Und die werden auch erstmal nächstes Jahr noch weiter anfallen. Okay, ja, ist jetzt etwas schwierig. Bernd, du möchtest ein Votum von uns haben, ne? Also, ja, wenn ich das jetzt aber noch reingesprungen. Ah, der Pikeman hat noch eine Wortmeldung. Und ja, natürlich brauche ich ein Votum. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt also neu in die, kommt jetzt neu in die Grundversorgung. Das war vorher nicht drin. Nein. Das ist schon auch das ist von Anfang an in der Grundversorgung. Okay. Und, wie gesagt, ich finde das ein bisschen selbst hinzufügen darf, unter den gleichen Voraussetzungen. Also auch die Voraussetzungen, sprich Listen, die angefordert werden oder die aussagekräftig sind, wurden immer verlangt, sind nie gekommen. Alles das hat sich nicht geändert. Da ich das ja jetzt auch schon etwas länger beobachte, was halt eben so halt Bundesgliederung läuft, so nach dem Motto, hallo, wir übernehmen jetzt Aufgaben und ein Jahr später, ach übrigens, das kostet jetzt übrigens Geld, bin ich da etwas skeptisch. Wie gesagt, und wenn das Housing mehr als 3-mal so viel im Bund kostet wie im Landesverband, dann bin ich noch skeptischer, weil die werden, glaube ich, keinen kompletten 42 Zoll hohen Schrank irgendwie mieten. Ja, Right of Parley, du blinkst, wolltest du was sagen? Ja, genau. Bernd, ich wollte das nur nochmal der Vollständigkeit halber nochmal für mich zu Verständnis. Das heißt, ihr habt im Prinzip vom Schatzmeisterclub wieder Sachverständige benannt, die sich mit dem IT-Thema auseinandersetzen kommen und da gibt es sozusagen kein Ergebnis, außer dass der Bund sagt, das Geld hätten wir gern. Ich würde jetzt einfach gerne mal den... Noch mal rein, ganz kurz, da war. Anruf. Es gab einen Sachverständigen, der das machen sollte. Das war der Schatzmeister aus Schlag mich dort Pavü, bitte. Der kam aber nicht dazu. Es hat keiner getan. Um überhaupt noch was zu kriegen, hat sich die IT hingesetzt, wie gesagt, 2 Wochen vorher und hat das zusammengetragen. Und im Endeffekt auch nur, weil ich da jemanden hingetragen habe, der geprügelt habe, mehr oder weniger, dass wir da mal rankommen. Wie gesagt, sie haben es zusammengestellt und es steht dort nicht ein Rack drin, also die haben 2 Racks drin stehen, was man soweit sagen kann. Wir reden da von 100 VMs. Hermi, du warst mit drin. Vielleicht kannst du noch was mit dazu sagen. Das hat Mike am Samstag gesagt. Wie gesagt, sie haben es 1 Woche vor dem Schatzmeisterclub-Treffen zusammengestellt. Mark Neiss, der das macht, der mein Landesbeugef ist und in der Bundes-IT jetzt mitarbeitet, der hat sich bis Ende Dezember ausgebeten, das ganze Zeug zusammenzustellen und wie gesagt auch für Nicht-ITler verständlich zu bauen. Und dann liefert er das für alle. Okay, passt mal auf. Der Lothar ist wieder da. Den lasse ich jetzt einmal gleich zu Wort kommen. Hermi kann dann auf dich nochmal antworten. Jürgen ist nochmal hochgesprungen. Den nehme ich auch nochmal kurz dran. Dann stelle ich dem Bernd noch eine Frage und dann würde ich den Punkt aber auch gerne abschließen. Lothar, bitte. Ja, ich bin so ein bisschen mitten rein jetzt gekommen, weil mich das zugerufen hat, aber ich denke mal, ich habe jetzt so begriffen, um welchen Punkt es bei der IT geht, nämlich um die Höhe der Kosten. Hier wurde gerade gesagt, kann nicht vorstellen, dass 2 volle Racks da sind. Um das mal so ein bisschen aufzusplitten, Es sind fallen um die 2000 Euro Housingkosten pro Monat an. Ein relativ hoher Batzen davon sind Stromkosten. Der Anbieter berechnet den Strom ganz klar nach Kilowattstunde. Das ist schon mal ein relativ hoher Batzen. Dann sind es zwei Racks, die dort angemietet sind. Die sind nicht voll, die Racks, aber sind zwei genommen, um so ein bisschen Ausfallsicherheit da zu haben. Und eine Traffic Flat ist dabei, wobei man die Traffic Flat, die war früher auf 1 Gigabit, die haben wir inzwischen auf 100 Megabit reduziert, weil das auch ausgereicht haben. Früher waren die Kosten entsprechend höher. Die IT hat, das hat Andrea schon gesagt, hat das Ganze zusammengestellt und hat auch gesagt, das, was man kurzfristig sparen kann, ist relativ gering, wenn man was abschaltet. Einfach weil man entsprechend hohe laufende Kosten da auch hat. Aber was man machen kann, ist weitere Teile von Landes-ITs mit dazu zu holen. Das würde im Vergleich die Kosten wenig ansteigen lassen. Klar, wenn der Rechner mehr ausgelastet ist, braucht er auch entsprechend wieder gegebenenfalls ein bisschen mehr Strom. Aber im Vergleich zu den Gesamtkosten würde das nur einen geringen Anstieg machen. So kommt das jetzt zustande, dass nach wie vor diese hohen Anteile anfallen. Okay, vielen Dank, Lothar. Über die Zusammenlegung von Landes-ITs und Bundes-IT reden wir auch schon seit über 2 Jahren. Kann man auch weiterführen, führt jetzt an der Stelle zu weit. Jürgen, bitte eine ganz kurze Anmerkung noch. Richtig. Seit 2 Jahren oder länger gibt es Intransparenz bei den Kosten und deren Aufteilung. Da haben wir doch als piratige Organisation gute Möglichkeiten in Form eines Beauftragten. Dann lass uns doch irgendjemand beauftragen, praktisch für Transparenz zu sorgen in dem Bereich. Ja gut, das lasse ich jetzt so nicht stehen. Also die Transparenz gibt es schon. Wir wissen schon, wofür wir das Geld ausgeben. Warum wir das tun und ob das sinnvoll ist, ob das optimierbar ist oder sowas, das wird schon lange diskutiert. Das gebe ich auch zu. Das führt jetzt aber wirklich an der Stelle zu weit. Jetzt mache ich mal was ganz Gemeines. Ich frage jetzt mal den Bernd, was für eine Auswirkung hätte das, wenn der Landesvorstand NRW dir nicht das Votum gibt, dazu zu stimmen? Ich meine, die Scheiße ist alternativlos, ja. Die Kosten entstehen. Die Kosten entstehen so oder so. Wir können diese Racks nicht freigeben, wir können die Dienste nicht abschalten, wir können die VMs nicht freigeben. Also was soll das? War das jetzt eine Frage oder rein rhetorisch? Beides. Sag doch mal. Beides geht gar nicht. Ja, also klar. Wenn ich das Votum nicht kriege, dann würde ich entsprechend mit Nein stimmen, logischerweise, ja. So wie ich das gerade auch erklärt habe. Jetzt bin ich nicht der Einzige, der dort abstimmt, sondern das sind halt alle Landesschatzmeister und der Bundesschatzmeister dazu. Und es wird hier auch nicht nach Mitgliederanzahl gewichtet oder ähnlichem, sondern jeder One Man, One Vote oder ne? Und das würde bedeuten, in dem Augenblick, wo ich der Einzige bin, der dagegen stimmt, wäre ich überstimmt oder wäre NRW überstimmt und dann würde das halt ganz normal auch in die Grundversorgung mit einfließen. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, haben wir 2/3 Mehrheit bei den einzelnen Anträgen, wenn ich da nicht falsch liege, Lothar. Ja, das ist korrekt. Wir brauchen eine 2/3 Mehrheit. Entschuldigung. Das heißt also, wenn sich jetzt noch 3 andere finden zum Beispiel, dann würde das halt dann eben entsprechend kippen. Ja, das ist total toll. Dann mache ich den Vorschlag, schon mal die VM abzuschalten, auf der wir unsere Sage-Instanzen laufen lassen. Was soll das? Ja, das ist in der Tat alternativlos, wie das bei den meisten dieser Dienste ist. Nichtsdestotrotz halte ich das für sehr vernünftig und auch sehr sinnvoll, darüber abzustimmen und darüber sich zu unterhalten. Es mag einem wie quasi reines Proforma abstimmen aussehen, aber du siehst, welche Diskussion das am Ende dann doch wieder befördert. Genau, drüber sprechen, super geil, Abstimmung, naja, gut. Pac-Man, bitte. Die Frage ist ja nicht, das von wegen Ja oder Nein, extreme Position kann man einnehmen, aber wenn dieses System oder die Bundes-IT halt so nicht transparent ist, dass man da eine sinnvolle und sachkundige Entscheidung treffen kann, dann kann man aber immer noch mal sagen, Jungs, wir wissen nicht, wie ihr arbeitet und woher und wieso halt irgendwie Stromkosten halt da dreimal so hoch sind wie halt andere Rechenzentren, dann wäre es halt irgendwie mal an der Zeit halt zu gucken, ja, anderes Rechenzentrum, anderes Bezahlmodell. Vielleicht gibt's da einen günstigeren Anbieter. Also da gibt's ja genügend Positionen dazwischen. Also abschalten sicher nicht, aber mal gucken, was man da verbessern kann. Okay, prima. Gebe ich dir recht. Bin ich bei dir, trotzdem breche ich die Diskussion an der Stelle ab, denn wir sind hier in der Vorstandssitzung NRW. Wir müssen für Nordrhein-Westfalen relevante Entscheidungen treffen. Natürlich ist das auch für Nordrhein-Westfalen insofern relevant, weil wir das alles mitbezahlen. Aber wir werden mit diesen Anträgen, wir Vorstand TM, ja, werden hier mit diesen Anträgen jetzt konfrontiert, ad hoc. Ich unterstelle jetzt mal, ohne jemanden Böses zu wollen, die Hälfte von uns wissen weniger als die Hälfte über die Hintergründe dessen. Ich finde das nicht zielführend. Diskutieren, total toll, sollten wir auch weiterhin machen, sollten wir auch dieses Thema sollten wir auch weiterhin heiß halten und immer wieder auf der Agenda behalten. Aber ich sehe nicht, dass wir darüber jetzt irgendwie eine wirklich fundierte Entscheidung treffen können. Von daher, ich möchte wirklich die Diskussion gerne abbrechen. Ja, Right of Parley, aber ich meine, was sollen wir jetzt machen? Na, du hast eben gesagt, du kannst keine fundierte Entscheidung treffen. Genau. So, das heißt, du sagst nee. Ich kann auch sagen, ich vertag das. Nee, wäre oder ja so. Auch. Ja? Nein, da haben wir Frist bis Montag. So, also und das ist die Scheiße aus. Da dran. Wir sind jetzt unter Zugzwang und müssen eine Entscheidung treffen aufgrund von Informationen, die wir nicht bewerten können. Ja, komm, zack. Nicht immer alles liegen lassen, vertagen bis zum St. Nimmerlein, sondern einfach zack, Rückgrat haben, Standpunkte vertreten, entscheiden. Ja, volle Kanne, dann gib dir mal eine Entscheidungsempfehlung, dann folge ich dir da auch. Wenn ich empfehlen würde, ich würde dafür stimmen, ja, klar. Okay, ich stimme auch dafür. In diesem Falle, weil das so ein blödes Ding ist, ich frag das jetzt von oben nach unten ab. Harald. Ist eigentlich die Frist eingehalten worden? Das ist kein Vorstandsbeschluss, sondern ein Meinungsbild hier, Pac-Man. Ich genau. Nicht. Genau, das ist auch kein Finanzantrag in dem Sinne, denn diese Leistungen werden aus einem bereits vorhandenen Bundesbudget bezahlt. Nichtsdestoweniger werden die Landesverbände natürlich auch um die Unterstützung gebeten über diesen Schatzmeisterclub. Ja, aber der Vorstand NRW als Instanz oder als Organ hat er eigentlich kein Mitspracherecht. Harald hat sich enthalten. Marie, möchtest du was dazu sagen oder abstimmen? Ich werde mich auch enthalten. Okay, Masch. Dafür. Andreas. Also zumindest um da mal dann die Diskussion nochmal loszutreten, sag ich mal dagegen dann. Wow, Dennis. Dagegen. Ralf. Dagegen. Wow, ich bin dafür, aber auch bitte die Diskussion heiß halten. Bernd. Ja, ich sagte schon, dass ich dafür bin. Andrea. Dafür. Okay, kann das mal bitte jemand auswerten gerade? Wir haben, glaube ich, 4-3 gezählt. Ich habe 3 dagegen, 3 dafür und 2 Enthaltungen, kann das sein? Ne, 4 dafür. Ja, prima. Bernd, dann hast du deinen Arbeitsauftrag. Weiter geht's. Nächster Punkt. Der der Bereich P-Shop soll für die Grundversorgung ein Budget von 16.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Bitte sehr. Wozu sind die 16.000? Sind wir über dem normalen Geschäftsbetriebsbudget? Der P-Shop sollte ja idealerweise Geld generieren und nicht kosten. Kannst du das ein bisschen erläutern? Ich nicht. Ich würde einfach die Hermi bitten, wenn die dazu was sagen kann. Ja, aber der Gordon ist ja schon da, der kann das viel besser. Oh, ist der auch da? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann hau rein. Da ist er ja. Sehr gut. Privacy Wall, du bist übrigens im Protokoll, da gehörst du nicht hin. Der ist im Sprechen. Das ist wohl wahr. Ich habe mich verklickt. So, die 16.000 sind für eine zusätzliche Stelle, die nächstes Jahr sozusagen in den P-Shop kommen soll. Einfach aus der Tatsache heraus, dass der P-Shop im Moment personell mit einer Person besetzt ist. Wie wir aus den Erfahrungen von 2013 schon wissen, hatte Tom damals zwei Angestellte und haben teilweise trotzdem noch bis mitten in die Nacht arbeiten müssen, haben und sind teilweise noch untergegangen. Ich habe die Erfahrung gesammelt mit der Europawahl und wir haben halt nächstes Jahr drei Landtagswahlkämpfe und eine Bundestagswahl. Und ich weiß, dass das für mich alleine einfach nicht zu schaffen ist. Und deswegen muss da eine weitere Stelle hin. Ansonsten fällt halt viel, sehr, sehr viel einfach hinten runter. Und dafür ist dieser Antrag. So, dann kommt ja immer die Frage, der P-Shop soll irgendwie Gewinn schaffen. Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite, wenn man mal drüber nachdenkt, ist der tatsächlich nur geschaffen worden als Versorgung. Das heißt also als Zentraleinkauf. Und dementsprechend muss man sich auch überlegen, dass eigentlich ein Zentraleinkauf an der Stelle in der Form, wenn er alles günstig abgeben soll, auch Verlust macht, beziehungsweise ein Zuschussgeschäft ist. Nichtsdestotrotz haben wir halt über das restliche Geschäft tatsächlich im letzten Jahr ein Ergebnis von einem Gewinn von 1600 und ein paar Zerquetschten gemacht. So wie es aussieht, das läuft jetzt gerade noch durch den Wirtschaftsprüfer, aber vermutlich etwas über 32.000 Euro Partfin generiert, die nächstes Jahr sozusagen dann auch wiederum in diesen Pot ausgeschüttet wird. Und davon hätte der P-Shop sozusagen gerne etwas weniger als 50%, um halt wiederum genau diese Stelle zu schaffen. Ja, danke. Darf ich nochmal nachfragen? Ja, klar. Die Situation mit der Parteienfinanzierung wird sich ja zukünftig anders darstellen, als wie du sie gerade in Zahlen ausgedrückt hast, richtig? Nein, das ist bereits das, was nach dem neuen Gesetzen ist. Dieses Problem hatten wir ja das Jahr davor, als sozusagen im Dezember noch das Gesetz entsprechend kurzer im Dezember vom Bundestag geändert wurde. Lothar hat jetzt sozusagen hier nochmal eine Lücke gefunden, über die wir sozusagen das generieren können. Aber dazu kann so Lothar sicherlich noch etwas mehr sagen. Ich nehme den Lothar jetzt einfach mal dran. Ja, danke. Der Gordon hat schon angedeutet, dass Parteiengesetz wurde Ende letzten Jahres rückwirkend Gesamtgeschäftsjahr 2015 geändert. Das hat uns erstmal ein bisschen, vor die Schienbeine getreten, das Ganze, weil früher haben die Einnahmen aus wirtschaftlicher Betätigung für die Parteienfinanzierung für die relative Obergrenze gezählt. Nun ist es bei wirtschaftlicher Betätigung nur noch der Gewinn. Wir haben jetzt uns da entsprechend Gedanken gemacht, wie wir darauf reagieren können, und haben dabei festgestellt, dass der P-Shop ja einen großen Teil des Umsatzes in den sogenannten Zweckbetrieb laufen lässt und nicht in reine wirtschaftliche Betätigung. Das haben wir jetzt entsprechend aufgesplittet. Irmgard war mit Gordon zusammen dann jetzt auch am Samstag in Weimar auf dem Verwaltungstreffen zugange, sind diesen Produktlisten durchgegangen, haben da rausgestrichen Markierungen gemacht und so sind wir dann dazu gekommen, dass an Einnahmen über 32.000 Euro im Bereich Einnahmen aus Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstigen mit Einnahmen verbundenen Tätigkeiten aufgeführt werden kann. Und das ist ein Bereich aus dem Rechenschaftsbericht, wo tatsächlich die Einnahmen und nicht nur der Gewinn für die Parteienfinanzierung zählt. Und so kommt der Betrag zustande, den Gordon da gemacht hat. Das ist noch nicht beim Wirtschaftsprüfer, aber ich habe das schon mal so überflogen und das sieht eigentlich auch relativ sauber aus. Danke für die Erläuterung. Jo, weitere Wortmeldungen oder Fragen dazu? Bernd hat sie eben angemeldet. Bernd, bitte. Ja, Daniel, danke. Gordon, ist die Stelle befristet? Warum ist denn wieder verschwunden? So, schon wieder falscher Raum. Ich bin jetzt schon wieder da. Ich war wieder im Zuhörerraum. Die Stelle wird erstmal auf ein Jahr befristet sein. Und dann schauen wir weiter. Dankeschön. Also ich habe das auch richtig verstanden. Sofern sich an den Einnahmen, Ausgabensituationen nichts ändern, an den gesetzlichen Grundlagen, wird dieser Beschluss die Parteien nicht belasten, sondern das Geld wird dafür eingesetzt, eben weitere Umsätze zu generieren, beziehungsweise ist erforderlich, um den P-Shop aufrechtzuerhalten, ja? Beziehungsweise um halt die, den anfallenden Mehraufwand aufgrund der Tatsache von drei Landeswahlkämpfen und einer Bundestagswahl, da tatsächlich auch reagieren zu können und nicht nur noch dem Problem hinterher zu rennen. Plus natürlich das Ziel aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben, im nächsten Jahr eben noch mehr in dem Bereich umzusetzen. Hervorragend. Ich glaube, wir haben alle Meinungen gehört. Ich persönlich halte den P-Shop für unerlässlich. Ich frage das nicht einzeln ab, ich frage jetzt einfach mal ab, ist irgendjemand dagegen oder möchte sich enthalten? Harald enthält sich noch jemand? Dann ist bei einer Enthaltung dieser Antrag angenommen oder beziehungsweise das Votum erteilt. Bernd, nächster Punkt bitte. Ja, nächster Punkt. Da geht es um eine Grundversorgung des Bereiches Presse, Öffentlichkeitsarbeit. Dort soll ein Budget in Höhe von 64.688 Euro in die Grundversorgung einfließen. Ich denke, darüber wird zu reden sein. Jetzt muss ich mal in das Pad gehen. Dort ist es, glaube ich, ein bisschen näher aufgeschlüsselt, habe ich vorhin gesehen. Zeile? Ja, das ist Zeile 56. Da geht es um einen Bundespressesprecher mit offensichtlich einem Grundgehalt oder Honoraren in Höhe von 46.800 Euro mit Reisekosten, Pressekonferenzen etc. Und so kommt man dann auf eine Gesamtsumme von knapp 65.000 Euro für ein Jahr, das für die Grundversorgung beantragt wird. Wohlweislich mit dem Hintergrund halt, dass im Augenblick wohl Presseöffentlichkeitsarbeit auch verwaist ist und dass hier dringend der Bereich professionalisiert werden soll, da man natürlich auch ja, die Rezeption und da die Schlagkräftigkeit erhöhen will. Wenn ich mal persönlich nachfragen darf, Zeile 56 bezieht sich direkt auf Zeile 58, 59, also wir reden hier um 15 bis 20 Stunden für dann brutto 64.688 Euro? Das scheint so zu sein. Wow. Also die Kosten für den Pressesprecher sind mit 46.800. Marsch bitte näher ans Mikro nochmal. Der Pressesprecher ist mit 46.800 beziffert. Das ist aber nicht das Vollzeitgehalt, sondern das ist schon runtergerechnet auf die 15 bis 20 Stunden, ja? Aber weil du gerade 64.000 sagtest. Ja, wie auch immer. Und nur von Januar bis September. Wow. Diskussion dazu. Anru, bitte. Ja, eigentlich ist das Budget eures Ex- Landesvorsitzenden. Er hatte angesetzt für diesen Pressesprecher 10 Stunden und kam dann aber drauf auf die Hälfte, also 23.000 Euro. Dann gab es einen Gutachter, ich glaube, Lothar muss mich da korrigieren, das ist der Landesvorsitzende von Hamburg, der war Gutachter, der war nicht der ist nicht Mitglied des Schatzmeisterclubs. Er hatte gesagt, das ist zu wenig. Wenn wir das schon machen, dann muss man mindestens die doppelte Zeit ansetzen, also 20 Stunden. Und das ergab dann diese 46.000 Euro. In dem Pad von dem Schatzmeisterclub müsste verlinkt sein, die Aufstellung, die Paki haben wollte. Jetzt spricht natürlich nichts dagegen, diese Kosten, wo jetzt Pressesprecher steht. Wenn Paki sagt, er möchte nur einen für 10 Stunden haben die Woche, mit weniger Gehalt dann für andere Pressesachen auszugeben, spricht meiner Meinung nach nichts dagegen. Es ist natürlich so ein ganz schöner Posten, da habt ihr recht. Aber ich gehe davon aus, man kann das auch für andere Bereiche der Presse ausgeben. Paki war nicht da am Samstag. Paki hat sich halt auf den Gutachter verlassen mit. Wir haben den Gutachter gefragt, ob man das nicht auch anders machen kann, weil Paki hatte noch eine Festanstellung. Diese Summe setzt sich zusammen, dass dieser Mensch auf Honorarbasis angestellt wird. Honorarbasis heißt, er trägt alle anderen Kosten selber. Also LSV-Abgaben, Krankenversicherung, Rente, das muss er alles mit diesem Geld bezahlen. Dann gab es eine etwas billigere Variante mit Festanstellung bei der Partei. Da sagte der Gutachter, Wenn er dann krank wird, fällt er uns aus. Er bevorzugt diese Honorar, aber halt auf die doppelte Zeit hochgerechnet, weil er davon ausgeht, dass 10 Stunden die Woche nicht reichen. Soweit okay. Das, was ich dazu sagen kann. Okay, ich verlese jetzt noch was aus dem Mumble-Chat. Das ist eine Entweder-Oder-Bestimmung. Das ist entweder Honorar oder Festanstellung. Wow, ich habe eine Wortmeldung vom Masch. Ja, ich hätte gerne noch einmal genannt bekommen, wer der Gutachter war, und zwar mit Namen, nicht nur mit Position oder Ab- oder Funktion. Lothar ist im Sprechenhorn. Kannst du die Frage beantworten? Ansonsten. Ja, genau. Das gut, war prima. Der Thomas Michel aus Hamburg. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, der Tischnachbar, ne? Ja. So, also mal ganz ehrlich, ich möchte jetzt ein paar Pro- und Kontra-Argumente haben von irgendwem aus dem Zuhörerraum, von mir aus auch von den Vorstandskollegen. Das reicht mir so nicht. Das ist ein Fund hier. Das sind Dinge, über die wir hier entscheiden müssen, so ad hoc. Das finde ich schon heftig. Pac-Man, bitte. Ja, dazu muss man auch vielleicht sagen, ursprünglich war der Bund nicht für die Pressearbeit verantwortlich. Der hat sich die ja halt irgendwann mal mit dem Argument halt einverleibt oder beziehungsweise halt übernommen. Mit dem Argument, man kann es ja auf Bundesebene viel zentraler und koordinierter machen, und deshalb machen wir jetzt hier eine zentrale PR, hat bei der Gelegenheit dann ziemlich viel verbrannte Erde auch bei den Aktiven hinterlassen. Auch mit dem Angebot oder mit der Aussage, ja, das können wir viel effizienter machen und das kostet gar nicht so viel. Das ist jetzt halt so das Ergebnis. Das beobachte ich schon seit ein paar Jahren, dass halt eben die Strategie so läuft. Es kostet nicht viel und dann ein Jahr später, wenn halt so die gewachsenen Strukturen weg sind, dann stellt man fest, oh, wir brauchen doch dafür Geld. Grundsätzlich finde ich die Idee allerdings, da halt jemanden professionellen, also auch mit Sachkunde und vielleicht auch außerhalb der Piraten da zu beschäftigen, für sehr positiv. Danke, Pac-Man. Gordon. Gordon? Gordon, du meinst Mario. Mario. Gut, ich sag einfach mal was. Stahlreiber, du gesagt hast, irgendwie musst du ad hoc entscheiden. Bei der IT kann ich es nachvollziehen, dass das Zeug läuft, das Zeug hat Kosten, die sozusagen direkt jetzt entstehen. An der Stelle reden wir, wenn ich es richtig verstanden habe, über eine neue Stelle. Das heißt, da hättest du durchaus noch einmal ein bisschen Zeit, um da was zu klären, wenn du da Klärungsbedarf hast. Okay. Zwei Wortmeldungen aus dem Vorstand. Bernd? Ja, danke, Daniel. Also, nee, haben wir leider eben nicht, weil, wie gesagt, die Antragsfrist oder die Abstimmfrist endet am Montag um 12 Uhr nachts. Der Pac-Man, also ich würde gerne da mal auf den Pac-Man eingehen. Ja, das macht Sinn, sich zu professionalisieren. Du hast völlig recht, da kann jeder selber mal entscheiden, wie die ehrenamtliche Betreuung dieses Bereiches halt jetzt schlussendlich gelaufen ist und was unter einem Strich als Ergebnis übrig bleibt. Es sieht so aus, dass die Vorstände, die Bundesvorstände, alle ehrenamtlich dort arbeiten, alle der ehrenamtlich dort beschäftigt, also beschäftigt sind ist gut, also ihr Amt ausüben, und dass es halt problematisch wird in einem Jahr, wo es drei Landtagswahlen und eine Bundestagswahl gibt, halt pressemäßig oder sagen wir mal die Presse zu versorgen mit Meldungen, mit Meinungen, mit allem Möglichen, mit Pressemitteilung, halt mit allem, was dazugehört. Das ist zumindest mal vom Bundesvorstand nach meiner Auffassung so nicht machbar und auch gar nicht leistbar. Die Frage, ob man das mit ehrenamtlichen Kräften halt, die durchaus viel guten Willen mitbringen, auch sicherlich viel Engagement mitbringen, auch sicherlich viel Zeit und Energie da reinstecken. Die Frage, ob das den gleichen Effekt bringt, den wir sicherlich benötigen im nächsten Jahr, die kann auch jeder für sich selber beantworten. Ich selber bin ein großer Verfechter von Professionalisierung, also da, wo man sich professionalisieren kann, wo das möglich ist, sollte man das, glaube ich, auch tun. Was mir im Bundesvorstand immer wieder auffällt, ist halt, wenn ehrenamtliche Strukturen, also Ehrenamtler weggehen, dann brechen auch diese ehrenamtlichen Strukturen flott wieder zusammen. Von daher halte ich das Anliegen Anliegen für angemessen. Ich halte das auch für, wie soll ich sagen, keine Fantasterei im Hinblick oder vor dem Hintergrund, dass wir in der Tat vor dem entscheidenden Jahr stehen hier, sollte man sich wirklich überlegen, ob das nicht tatsächlich auch sinnvoll ist. Danke, Bernd. Der nächste ist Masch, bitte. Ja, danke. Mir gehen einige Fragen durch den Kopf. Wenn der Paki da schon einen durchaus einen reduzierteren Stundensatz im Kopf hatte, aber das Thema letztlich durch den Kopf hat sich gehen lassen. Wenn dann aus Hamburg ein weiterer Vorschlag kommt, der das Ganze zumindest, was die Stundenzahl und damit die Kosten angeht, noch toppt, dann gehe ich davon aus, dass die Leute sich mit entsprechenden Kandidaten, Bewerbern oder Ähnlichem schon auseinandergesetzt haben, unterhalten haben, vielleicht sogar weitergehende Gespräche geführt haben. Gibt es dazu aus dem Auditorium oder von irgendjemandem Infos, die hier noch genannt werden können? Es müssen keine Namen sein, aber vielleicht Qualifikation oder Ähnliches. Das wäre die eine Frage. Die zweite Frage wäre, wenn die Position besetzt wird, möglicherweise kurzfristig oder wenn hoffentlich kurzfristig, inwieweit wirkt sich das möglicherweise positiv aus und welches Commitment gibt es dazu auf die Wahlen in NRW und auf die Wahlen in Schleswig-Holstein? Und die dritte Frage wäre, wenn das keine Festanstellung ist, sondern die Person das auf Honorarbasis macht, inwieweit wird die ehrenamtlichen Strukturen dieser wunderbaren Partei mitnehmen, informieren, damit eben, wenn das Engagement aufhört, die Erkenntnisse, die Ergebnisse, eventuelle Lerninhalte danach von uns nutzbar sind. Okay, prima, danke. Harald als nächster. Darf ich um, wenn möglich, jetzige Antwort bitten, falls das jemand beantworten kann? Darfst du? Nein. Also, wir haben dieses Konzept so vorgelegt gekriegt von Paki mit der Aussage dann des Gutachters, der einiges an diesem Konzept geändert hat. Gutachter hat gesagt, so soll das sein. Und er schätzt, wie gesagt, dass du mit 10 Stunden nicht hinkommst, um das wirklich so zu bespielen, wie es sein müsste. Wie die Ausschreibungsmodalitäten sind, was dort gefordert ist, müsst ihr Paki fragen. Der wird sich da in den Kopf gemacht haben, denke ich mal. Die Ausschreibung ist ja noch nicht raus. Was vielleicht ihr nochmal genau hingucken müsst in diesem Antrag, dort steht drin, wie auch beim P-Shop und auch dann bei dem anderen, die zuständigen Vorstände im BUFO müssen dann auf den Parteitagen, die folgen werden, dort drüber Rechenschaft ableisten, was mit diesem Geld, sollte es wirklich ausgezahlt werden an sie, also an ihre Bereiche, gemacht worden ist, weil eben solche Summen da drin stehen. Haben wir das extra aufgenommen. Das heißt also, wir werden, die ganze Partei wird am Jahresende genau wissen, was ist mit diesem Geld passiert. Wie gesagt, bis jetzt gibt's noch keine kenne ich keine Ausschreibungsmodalitäten. Vielleicht weiß jemand vom BUFO mehr, Lothar oder so, aber ich habe noch keine gesehen. Okay. Jürgen, ich habe dich gesehen. Lothar, ich habe dich gesehen. Ich habe noch drei Wortmeldungen aus dem Vorstand vorher. Harald, bitte. Ja, also ich denke mal, das ist wichtig, dass jemand das hauptamtlich macht, der auch entsprechend erfahren ist und motiviert. Ich an einen Pressesprecher, der ja sehr erfolgreich gewesen ist, der unseren Landtagswahlkampf 2012 begleitet hat, Achim Müller. Der hat mir oft berichtet, dass er zum Teil nachts von Journalisten angerufen worden ist, dass er früh morgens, und das war teilweise wirklich schon um 6:15, 6:30 von Journalisten angerufen worden ist, um auf auch aktuelle Dinge in der Piratenpartei zu nehmen. Und da ist eben so eine Logik, wenn man das einer tariflichen Bezahlung, 10 Stunden, 20 Stunden heraussieht, wird das so oder so schon nicht einfach, sowas zu definieren. Weil wenn jemand tatsächlich sich Nachtstunden mit so einer Geschichte auseinandersetzen muss oder morgens früh 6, dann sind die Stunden schnell weg. Und die Logik, die so oder so besteht, ist, dass jemand im Sinne von Medienvertreter, weil Pressesprecher im klassischen Sinne macht aus meiner Sicht keinen Sinn mehr in der heutigen Zeit, aber eben Medienansprechpartner, der so agiert, dass er eben tatsächlich pushmäßig uns wieder irgendwie mit reinbringen kann in bestimmte Medien. Das ist natürlich wirklich eine Riesenaufgabe. Und wenn wir in der Lage sind, jemanden Guten zu finden, der das auch wirklich gut macht, bin ich dafür. Es gibt aber leider natürlich auch viele Beispiele in dieser Partei, wo Menschen bezahlte Tätigkeiten übernommen haben, die dann leider nicht gut waren und die man auch nicht irgendwie so besonders schnell wieder losgeworden ist. Also von daher ist das für mich eine sehr problematische, aber wichtige Geschichte. Vielen Dank, Harald. Eine sehr ambivalente Meinung und spricht mir aus dem Herzen. Aber vorher noch Andreas? Ja. Ja, im Prinzip wollte ich auch in dieselbe Kerbe schlagen. Das hängt sehr, sehr an der Person. Wir können uns ja quasi da die Erfahrungen auch der Fraktion angucken, die ja tatsächlich auch von relativ Anfang an, meine ich, mit einem professionellen und hauptamtlichen Pressesprecher gearbeitet hat, das am Anfang der Erste tatsächlich auch sicherlich sehr professionell gemacht hat, aber nicht wirklich aus dem Piratenumfeld kam, und das kann dann schon mal irgendwo zu Schwierigkeiten führen, die Sache wirklich auch so rüberzubringen. Das war beim Achim, hey, der war irgendwie auch aus tiefster Seele Pirat. Also das ist nicht so ganz einfach, da einfach nur einen Fachmann einzukaufen, der das technisch abwickelt. Umgekehrt darf es aber tatsächlich technisch nicht an den, es hängt an den Connections auch. Der muss die Leute kennen, der muss da eigentlich schon rauskommen. Und das ist sehr schwierig, glaube ich, da jetzt jemanden Passendes zu finden, der nicht einfach nur als Placebo dahingesetzt wird, was die Pressearbeit der Fraktion angeht. Ich meine, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, in den klassischen Medien, die ist ja, ja, da kann sich jeder selber seine Meinung zu bilden. Ich sehe auch, dass wenn wir einen guten Mann haben wollen, denn Achim haben wir ja nicht zuletzt auch wegen der Bezahlung verloren, weil er das tatsächlich in dem Aufwand nicht mehr nebenamtlich und ehrenamtlich hat machen können. Aber nutzt uns auch keinen Vollprofi, der aber tatsächlich nicht wirklich Pirat ist und der es nicht rüberbringen kann. Ja, vielen Dank. Die nächste Wortmeldung ist von mir, geht in die gleiche Richtung. Um das zu sagen, noch einmal aufzunehmen, was Bernd gesagt hat. Professionalisierung ist eine total schöne Sache. Die läuft darauf hinaus, dass Tätigkeiten, Rollen, Prozesse, Zuständigkeiten genau unabhängig sind von den handelnden Personen, das heißt von Vorständen. Das heißt, im schlimmsten Falle, wenn ein kompletter Vorstand, ein Landesvorstand, ein Bundesvorstand wechselt, abgewählt wird und komplett neu anfangen muss, dass die Verwaltung, die darunter liegt, dass alle Rollen, die darunter liegen, immer noch handlungsfähig sind. Deshalb, das ist das, was Harald gesagt hat, das ist das, was Andreas vor mir gesagt hat. Wenn das jemand macht, der dafür Geld kriegt, dann muss gewährleistet sein, dass der auch, sage ich mal, Piratengenerationen überlebt. Wenn das ein Pirat ist, dann kann man sich sicher sein, dass der mit Herzblut dabei ist. Wenn das aber jemand ist, der stark verbandelt ist mit der piratigen Führung, mit der Parteiführung, mit sonst irgendwem, und wenn eine Parteiführung, sag ich mal, hinschmeißt oder wechselt, wenn der dann auch weg ist, dann haben wir für viel Geld uns keinen Vorteil erkauft. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. So, jetzt muss ich gerade gucken. Ich habe eine Wortmeldung von Masch, aber ich habe vorher im Sprechenraum noch Jürgen und Lothar. Erst Jürgen, bitte. Gut, im Prinzip habt ihr vieles Gutes dazu gesagt, dem ich nur beipflichten kann. Ich würde auch vordringlich versuchen, ob aus der Mitte unserer Piraten journalistisch erfahrene Leute dafür in Frage kommen. Wobei ich anmerken müsste, es muss nicht unbedingt ein Mann sein. Ich könnte mir auch eine Frau vorstellen. Okay, ja, natürlich. Vielen Dank. Lothar dazu, bitte. Vorhin ist angeklungen, dass ja eigentlich schon so Namen im Raum stehen müssten. Das ist nicht der Fall. Das hat auch war mit ein Grund des Gutachters zu sagen, man nimmt nicht die Variante, dass man selbst jemanden zum Beispiel halbtags anstellt, weil da hat man die Ausschreibungsfristen bis man jemanden hat, dann kann es sein, dass man mit dieser Person nicht unbedingt glücklich ist, dass man nochmal wechseln muss, das gibt wieder Reibungsverluste, sondern man nimmt einen Freiberufler auf Honorarbasis, gegebenenfalls auch über eine entsprechende Agentur vermittelt, die Erfahrung damit haben, solche Projektarbeit zu machen. Der Gutachter hat dann auch entsprechend die Honorarbereiche ermittelt und ist darauf gekommen, dass die geschätzten 65 Euro die Stunde dort im unteren Bereich angesiedelt sind. Und das war dann auch der Grund, warum er gesagt hat, ja, Honorarbasis macht in dem Fall wesentlich mehr Sinn. Wenn derjenige, wenn man mit demjenigen nicht zurechtkommen, dann hat man wesentlich schneller Ersatz gefunden, als wenn man eine neue Ausschreibung machen muss, sondern man fragt halt einfach bei der gleichen Vermittlungsagentur, bei der gleichen Agentur nach, habt ihr jemanden, mit dem wir besser zurechtkommen? Auf die Weise ist man gerade jetzt, wenn das sehr kurzfristig ist und im Hochlastbetrieb für die Wahlen, wesentlich flexibler. Danke, Lothar. Masch ist als nächster. Ja, Lothar, du hast gerade gesagt, dass die 65 Euro im unteren Bereich liegen. Böse würde ich jetzt sagen, liegen die Leistungen dann auch im unteren Bereich? Fragezeichen. Hier hat der Gutachter angemerkt, dass wir einen größeren, dass wir ja eine sehr feste Zeit damit haben. Das heißt, wir haben eine entsprechende Planbarkeit für die Personen, die dort Interesse haben. Und auf die Weise wird man auch im unteren Bereich der Honorarspanne durchaus vernünftige Leute bekommen. Aufgrund welcher Faktoren, die eine Rolle spielen? Habe ich das richtig verstanden? Aufgrund der Faktoren, dass das über eine feste Zeit von mehreren Monaten läuft, damit die Planungssicherheit der Personen relativ hoch ist. Er meinte, dass das durchaus etwas ist, wo mehrere Leute Interesse dran haben könnten, dieses Projekt entsprechend mit uns zu begleiten. Jo, wir haben viel gehört, wir haben viele Meinungen gehört. Das Thema ist ja auch nicht neu, das Thema wird schon seit Jahren diskutiert. Ja, Anfrage an Radio Erivan. Wollt ihr einen Pressesprecher? Im Prinzip ja, aber was soll ich jetzt machen? Ich frage euch ab. Ich bringe das einfach mal zum Ende, weil wir können das trefflich hier noch stundenlang diskutieren. Auf Basis dessen, was wir jetzt wissen. Was ist die Empfehlung von Bernd? Was ist die Empfehlung von Bernd? Also, wir haben das Thema ja schon vor längerer Zeit bei uns im Landesverband besprochen. Man kann sich totsparen und man kann natürlich, sagen wir mal so, ein Pressesprecher hilft mir nicht mehr, wenn die Wahlen vorbei sind, hilft mir nicht mehr, wenn möglicherweise, sagen wir mal, Ergebnisse erzielt werden, die keiner von uns haben will, also Ergebnisse, über die man nicht sprechen darf. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht alles versuche, dann bleibt keine Möglichkeit mehr. Ich werde diesen Antrag befürworten und der Unterschied zum LV-Antrag ist der, dass der Aufwand für diese Geschichten natürlich jetzt von wesentlich mehreren Schultern getragen wird. Okay, ich habe eine Rückfrage, die fällt mir gerade spontan dazu ein. Wenn wir hier ein Budget abstimmen oder zumindest ein Votum abgeben, was auf einer bestimmten Budgetveranschlagung beruht. Und es kommt dann nachher dazu, dass der Bundesvorstand den Auftrag bekommt, einen Pressesprecher zu suchen, einzustellen, wie auch immer. Haben wir dann noch irgendeine Möglichkeit der Einflussnahme? Werden wir nochmal gefragt, ist das gut, ist der gut? Ist das Konzept gut? Nein, können wir abkürzen. Du wirst gefragt auf dem Bundesparteitag, wenn der Vorstand sich wieder zur Wahl stellt. Aber ansonsten liegt das in der Verantwortung des Bundesvorstandes natürlich. Ich finde es blöde, wenn das jetzt nochmal von 16 Landesverbänden so von der Seite her betrachtet mitbestimmt wird. Entweder haben wir das Vertrauen oder nicht. Ja, also im maximalsten Fall, im schlimmsten Fall, ich glaube, das Veto-System gibt es immer noch, auch wenn es nicht in Anspruch genommen wird. Und also sollte man jetzt wirklich mit einer Entscheidung so dermaßen daneben liegen, dann müsste man sich gegen andere Landesverbände schnappen und sagen, okay, Veto gegen diesen Bundesverbandsbeschluss. Okay, wir sind NRW, wir regeln sowas über Twitter. Aber ich frage das jetzt ab. Ich gehe diesmal von unten nach oben vor. Gemein, ne? Vaku, bist du dafür? Dafür. Bernd. Dafür. Stahlrabe enthält sich. Ralf. Ralf. Ist gerade nicht anwesend, wird hinten angestellt. Dennis. Dafür. Andreas. All in, dafür. Manfred. Ich tue mich sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen, aber ich vertraue darauf, dass die richtigen Dinge getan werden. Wir stehen vor entscheidenden und wichtigen Wahlkämpfen. Ich bin dafür. Marie, bitte. Ich bin auch dafür. Marie, du bist so still. Wär's sehr gemein von mir, wenn ich dich noch um einen Satz als Statement bitten würde? Ja, das wäre sehr gemein, aber ich bemühe mich. Ich kann mich eigentlich auch nur daran anschließen. Ja, wir müssen halt so gut wie möglich auftreten und ich glaube, das wäre der richtige Weg dafür, für das kommende Wahljahr. Gut, prima. Vielen Dank. Harald. Mir gefällt dieser Begriff Pressesprecher für die heutige Zeit nicht mehr, aber ich bin trotzdem dafür. Na, sieh mal an, dann bin ich der Einzige, der keine Eier bewiesen hat. Gut. Der Ralf kann wieder reden. Der Ralf kann wieder reden. Ralf, was ist mit dir? Der enthält sich nämlich auch. Mein Mikro war gerade mal wieder weg. Na, gucke mal an. Ich bitte dann die Esan, das entsprechend zu vermerken. Bernd, nächster Top. Nächster und letzter Punkt. Also, hier geht es darum, dass ein ganz neuer Bereich ebenfalls in den Bereich Grundversorgung einfließen soll, nämlich der Bereich Veranstaltungen. Den hatten wir bisher noch nicht. Hier mit einem Budget von 23.500 Euro. Bis dato war es so, dass Veranstaltungen halt in der, sag mal, in der Verantwortung der Veranstalter war. Vielleicht noch ein unterstützender KV oder gegebenenfalls ein LV. So. Jetzt sollen die Veranstaltungen quasi auch oder die Kosten für die Veranstaltungen auch solidarisiert werden. Ich meine im Hintergrund oder im Hinterkopf zu haben, dass das ein bisschen angestoßen wurde von den Kollegen, die die SEKON in München veranstalten, die bereits auch schon vor 2 oder 3 Wochen dann mit Sponsoring der Veranstaltung auch sich nach vorne gewagt haben, wohl offensichtlich zur Sicherheit das Ganze auch nochmal abfedern oder abfangen wollen, indem das halt in eine Grundversorgung mit einläuft. Mir ist nicht ganz klar, welche Veranstaltungen davon abgedeckt werden, nach welchen Kriterien diese Veranstaltungen ausgesucht werden, etc. etc. Vielleicht, dass irgendjemand was dazu sagen kann, ich weiß es nicht. Alter, das war genau meine Wortmeldung. Was ist unter Veranstaltung zu verstehen? Wir reden hier nicht über Bundesparteitage, oder? Nein. Einer nach dem anderen. Harald. Also soweit ich das verstanden habe, geht es um Veranstaltungen, die beispielsweise von dem Bund aus, von auch Beauftragten, also Themenbeauftragten gemacht werden oder auch die über die Polgar-Runde gemacht worden sind, was bisher in der Finanzierung halt immer irgendwie so ein Eiertanz gewesen ist und da soll halt ein Budget für da sein, damit man solche Dinge auch besser ausstatten kann und eben auch dann durchführen kann. Prima, danke. Vaku war das, glaube ich, und ich glaube, Lothar kann das dann auch aufklären. Ich hatte eigentlich nur geantwortet und Nein gesagt, aber wenn ich jetzt hier Meinung kundtun soll, dann bin ich dagegen. Okay, sowas immer noch nicht. Aber Lothar, bitte, erklär den Punkt bitte ein bisschen. Es wurde schon angesprochen, Stein des Anstoßes war die SEKON, aber es gibt auch noch andere Veranstaltungen. Die zweitgrößte Punkt dabei ist die Hanfmesse. Es geht darum, dass dort diejenigen, die das Ganze organisieren, durch die Landesverbände und Untergliederungen getingelt sind, einzelne Finanzanträge gestellt haben, um so das Geld dafür zusammenzubekommen. Und dabei ist natürlich viel Arbeit verloren gegangen, um überhaupt das Ganze organisieren zu können. Es kam dann die Idee auf, ich glaube, aus Berlin und Thüringen war das so ein bisschen auch mit, dass man doch einen gemeinsamen Topf bildet, aus dem solche Veranstaltungen finanziert werden. Es wurde dann hier noch gefragt, ja, wer bestimmt dann, was das für Veranstaltungen sind. Das ist in dem Antrag vom Schatzmeisterclub, das hatte ich da noch mit reingebracht, sogar definiert, nämlich, dass die politischen Geschäftsführer der Länder und des Bundes Vorschläge unterbreiten, welche Veranstaltungen das sein werden. Ich persönlich hoffe, dass damit die PolGF-Runde beauftragt wird. Das ist ja eine öffentliche Sitzung dann immer und dann haben diejenigen, die solche Veranstaltungen planen, eine zentrale Anlaufstelle, die sie überzeugen müssen. Es ist nach wie vor so, dass die Länder über diese PolGF-Runde dann mit eingebunden sind, was damit gemacht wird. Und ich hoffe, dass auf die Weise bundesweite Veranstaltungen, bundesweit wirkende Veranstaltungen mit deutlich weniger Reibungsverluste durchgeführt werden. Okay, ich habe eine Wortmeldung, die nehme ich selber dran. Erstens, finde ich prima, kann man so machen. Zweitens, ich bezweifle, dass das verhindert, dass Veranstalter oder Interessenvertreter weiterhin durch die Landesverbände tingeln, um Unterstützung zu sammeln. Das wird weiterhin passieren. Ich stelle mir nur den Fall vor, dass eine Veranstaltung vom Bund halt abgelehnt wird und nicht durchgeführt wird oder nicht gesponsert wird. Dann finde ich das auch nicht illegitim, zu sagen, na gut, dann versuchen wir das eben auf eigene Faust auf die Beine zu stellen und wir ermutigen Leute, Veranstalter oder wen auch immer auch dazu, immer wieder überall zu fragen nach Unterstützung. Natürlich lehnen wir gerade hier in NRW lehnen auch öfter mal solche Anfragen ab, weil wir uns nicht zuständig sehen. Aber ich denke, dass das jetzt nicht irgendwie die Flut an Anfragen eindämmen wird. Nichtsdestotrotz finde ich die Idee ganz gut. So, gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Ja, also erster Punkt, der Bundesverband hat keine Mitglieder. Das heißt also, um halt ein bisschen flachere Hierarchien und beziehungsweise einen Bezug zu solchen Veranstaltungen herzustellen, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass die Leute halt durch die Landesverbände tingeln und halt dafür Werbung machen, dass da halt so eine Veranstaltung ist. Wenn da jetzt irgendwie in einem Gremium über so Veranstaltungen entschieden wird, dann ist der Rückhalt unter Umständen in der Gesamtpartei weniger. Das Tingeln wird meiner Meinung nach auch nicht ausbleiben. Ich halte das für sehr wichtig, dass das halt möglichst breit und möglichst breit in möglichst viele Landesverbände gestreut wird. Es wird problematisch sein, genau die Entscheidung Landesverband oder Bundesverband. Dann werden nämlich die Landesverbände sagen, ja, eigentlich ist das ja eine Aufgabe des Bundes. Der Bund wird sagen, ja, wir wollen das aber nicht. Und dann wird ein anderer Landesverband dann wieder sagen, ja, wenn der Bund das nicht will, dann wollen wir das auch nicht. Deshalb finde ich es viel wichtiger halt eben, dass diese Entscheidung und Veranstaltung halt mindestens auf der Landesebene getroffen wird und nicht zentral beim Bund. Das wäre halt nur unnötig Strukturen schaffen, die meiner Meinung nach nicht schön sind. Danke, Pac-Man, was ja nicht verhindern würde, dass wir ein Grundbudget für den Bund zur Verfügung stellen. Aber gut, Wortmeldung von, jetzt muss ich gucken, Vaku. Die Einstellung habe ich ja gerade schon gesagt. Im Prinzip, ähnlich wie Pac-Man es auch gesagt hat, das Tingeln wird dadurch nicht verhindert werden, weil dieser Betrag nicht alles abdeckt, was wir, und das muss ich jetzt leider in Anführungsstrichen setzen, als bundesrelevant ansehen. Denn es mag super Veranstaltungen geben, aber wenn die Organisation dann schlecht ist, dann hilft es überhaupt niemandem. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit einem Budget so gewährleistet wird, dass dann auch tatsächlich diese Veranstaltungen tatsächlich berücksichtigt werden, die, wo wirklich eine super starke Orga hinterhängt, so dass man da vielleicht auch mal in die Presse kommt. Da habe ich in der Vergangenheit leider zu viele schlecht organisierte Veranstaltungen gesehen und deswegen wäre ich einfach dagegen, da so pauschalen Budget für frei zu machen. Okay, der Bernd als nächstes. Ja, Daniel, vielen Dank. Ich versuche mich kurz zu fassen. Das einmal hat Vaku völlig recht. Zum anderen bin ich da auch bei Pac-Man. Es gibt noch ein paar Punkte, die hier noch mit reinspielen. Das erste, ich kann mich erinnern, dass ich vor circa anderthalb Jahren mit Hermi über den Schatzmeisterclub oder vielmehr über Strukturen eines solchen beratenden Gremiums gesprochen habe. Und einer meiner Kritikpunkte war, dass ein Gremium, was sich quasi aus allen Ländern zusammensetzt, die dann Kosten über Kostenstrukturen entscheiden oder bestimmen, die alle zu tragen haben, also diese typische Solidarisierung von Kosten, führt in der Regel dazu, dass die Kosten steigen. Da wird dann nicht mehr geguckt, ob man Sachen einsparen kann, ob man optimieren kann, sondern weil es ja alle tragen und ich dann immer wieder mit einem relativ kleinen Betrag bedacht werde, macht das ja nichts, wenn ich dann halt die Sachen, die ich gerne machen möchte, das heißt also steigende Kosten halt eben auf viele verteile. Den Effekt sehe ich langsam hier gegeben. Dazu kommt, dass halt mir völlig unklar ist, nach welchen Kriterien, nach welchem Modus Vivendi, wer welche Veranstaltung genehmigt kriegen werden soll, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Da müsste sich dann eine PolGF-Runde möglicherweise eine GO für geben oder irgendwelche Regularien entwerfen. Die meisten wissen, dass ich hier hier im Kreis mit einigen Leuten selber sehr, sehr viele Veranstaltungen organisiert und auch gestemmt habe und das ohne irgendeinen Planmittel, die mir sowieso vom Bund irgendwie bereitgestellt werden. Dann muss man auf dem Wege kann man gleich mal erfahren, ob die Veranstaltung zum Beispiel Aussicht hat, ein Erfolg zu werden, ob diese Veranstaltung Aussicht hat, tatsächlich Akzeptanz zu finden, weil wenn man das bei der Finanzierung schon nicht hinkriegt, ja, dann führt es dazu, dass ich mir irgendwelche Veranstaltungen aus dem Ärmel ziehe, ja, irgendwas mache, um des Machens willens, das alles bezahlt und finanziert kriege und am Ende der Effekt, der Impact, der erzielt wird, die Konsequenzen, die daraus folgen, völlig unter den Tisch fallen. Das kann nicht sein. Ich würde dringend davon abraten, diese Veranstaltung mit zu unterstützen, diese Veranstaltung in den Bund zu holen. Ich sehe die Notwendigkeit überhaupt gar nicht. Die Kollegen haben, wie gesagt, dann auch noch die Sponsoringwelle geritten. Die haben vorher um Finanzierung in Landesverbänden nachgesucht. Und zu guter Letzt wird dann auch noch eben mal schnell so ein Grundversorgungspaket geschnürt. Also hier merkt natürlich auch jeder, was eigentlich Sinn und Ziel und Zweck dieses Antrags ist. Es geht hier darum, eigene Veranstaltungen zu promoten und dafür möglichst viele Quellen zur Not zu finden. Ich glaube, das ist ein Schritt in die völlig falsche Richtung. Im Normalfall würden eine Gruppe davon profitieren, aber eben nicht das, was es eigentlich soll. Danke, Bernd. Dann Masch, bitte. Ja, wenn ich mir die jetzt aufgeführten Inhalte, die davon geleistet werden sollen, durchsehe, finde ich das schon ein Stück weit einseitig. Das aber nur als Randbemerkung. Wenn ich mir dieses Begehr mal uminterpretiere in eine Sache, die wir auch in NRW haben, nämlich in die solidarische Werbemittelfinanzierung, hier jetzt solidarische Veranstaltungsfinanzierung, finde ich das durchaus charmant. Es gibt für die, die in irgendwelchen Kommunen eine Aufgabenstellung haben, oftmals Fördermaßnahmen, die immer daran gekoppelt sind, dass auch ein Eigenanteil geleistet werden muss. Hier fände ich, könnte man den richtigen Weg gehen, dass man ein Budget bereitstellt für den Bund. Die Verausgabung muss aber gekoppelt sein, dass ein lokaler Veranstalter, sei es jetzt ein LV, sei es ein KV, wie auch immer, in die Finanzierung der Veranstaltung mit eintritt, zu welchem Anteil auch immer, das müsste festgelegt werden. Das fände ich ein Stück weit die Bedenken, die ihr alle geäußert habt, zumindest reduzierend. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Absicherung, würde auch die Landesverbände und damit die Unterstützung, die breite Unterstützung der Partei besorgen. Vielleicht kann man das auf ganz kurzen Weg nochmal einbringen. Ich weiß, der 12. ist Abstimmungszeitpunkt und entsprechende Leute wie Lothar könnten das vielleicht jetzt nochmal kurz kommentieren, ob da nochmal so ein kleiner Move denkbar wäre bis zum 12. Danke, Masch. Ich hatte auch eine Wortmeldung, die hat sich fast erledigt durch die Vorredner, aber im Prinzip sehe ich es auch so. Ich glaube, ich habe es eben schon mal angedeutet. Ich sehe durch diesen Antrag keine Änderungen in der Zukunft von Veranstaltungen. Ich sehe eine Erweiterung. Man könnte dem Bund ein Budget zur Verfügung stellen. Das wäre aber nicht ausschließlich. Das würde nichts daran ändern, an der Vorgehensweise, die wir bisher hatten. Und dann wäre natürlich die Frage, wofür verwendet der Bund die Gelder, die wir zur Verfügung stehen? Und das ist in allererster Linie davon abhängig, wie viel Geld haben wir eigentlich in der Zukunft? Das steht ja nach total in Sternen. Nächste Wortmeldung von Harald, bitte. Also bei den Veranstaltungen, die über so ein Budget finanziert werden, würde ich ganz klar Veranstaltungen sehen, die eben ganz klar Bundesthemen betreffen und Themen, die insbesondere auch in Richtung Bundestagswahlkampf Bundesthemen herausstellen. Und da ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall sinnvoll, ein Budget zu haben, um sowas auch machen zu können. Okay, vielen Dank, Harald. Jetzt gucke ich mal, ich glaube, ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Jetzt war Lothar aufgefordert, etwas zu sagen und danach Hermi nochmal, bitte. Ja, zu der Anmerkung, ob man noch so einen Move machen kann. Der Antrag ist jetzt so gestellt. Um den zu ändern, muss zu einer neuen Schatzmeister-Club-Sitzung eingeladen werden mit entsprechender Vorlaufzeit und dann ein komplett neuer Antrag gestellt werden. Das andere gibt die GO nicht her. Allerdings, wie in dem Antrag schon genau steht, empfehlen die politischen Geschäftsführer der Länder mit, was mit dem Geld geschehen soll. Dort können natürlich auch entsprechende Bedingungen geknüpft werden an die Bereitstellung der Mittel. Auf die Weise könnte man das mit einbinden. Und darüber hinaus ist das Budget auch nicht festgelegt, wie ich da sehe. Genau. Noch nicht. Okay, Hermi, bitte. Ja, ich hoffe, ich sage jetzt nichts, was schon gesagt wurde, aber nur nochmal irgendwie abschließend. Irgendwie muss man ja auf das Budget von den 23.500 gekommen sein. Das heißt, irgendjemand TM hat ja bestimmt eine konkrete Vorstellung davon, welche Veranstaltungen da schon finanziert werden. Ich kann mir auch schon vorstellen, welche vor allem das sein wird und es nicht so ein bisschen nach so einer, naja, ich weiß nicht, egal. Finde ich nicht so prall, glaube ich. Okay, ich habe eine Frage von Masch und dann den Anruf bitte und dann mache ich auch nochmal eine Wortmeldung. Ja, die Frage müsste wahrscheinlich auch wieder der Lothar beantworten. Kannst du den Zeitraum beziffern bis zum nächsten Schatzmeistertreffen? Also anders gefragt, wann könnte der Antrag umformuliert gestellt werden? Wir haben eine Einladungsfrist von 2 Wochen. Dazu muss man nochmal so etwa zwei Wochen für die Koordinierung des Termins mitrechnen und dann hoffen, dass wir dort beschlussfähig sind. Also ich konstatiere, zu Beginn des kommenden Jahres könnte man das, muss ja auch nicht zwingend ein Real-Life-Treffen sein, bis zum Anfang des kommenden Jahres könnte man das hinkriegen. Das wäre so der früheste Termin, ja. Okay, eine Anmerkung noch von mir, bevor ich einen Anruf dran nehme. Wenn wir über die niedrigste Option von 8.500 Euro sprechen, bei 16 Landesverbänden, ist das ein Budget über ein Jahr von etwas über 1.000 Euro pro Landesverband. Das wird jetzt die einzelnen Landesverbände auch nicht unbedingt ruinieren. Anruf bitte. Okay, ich bin ja mit Dola einer der wenigen gewesen, die das Ding verbrochen haben. Die 23.500 setzen sich zusammen aus 4.000 bis 5.000 Euro für die SECON, 2.500 bis 4.000 Euro für die Mary Jane, 2.500 bis 4.000 Euro für die Hanfparade und der Rest ist dann zur freien Verfügung der politischen Geschäftsführer. So, jetzt werde ich mal ausholen. Die SECON war leicht unterfinanziert dieses Jahr, die hat 300 Euro minus gemacht. Deswegen ist das Budget aus dem nächsten SECON ein bisschen, also das angesetzte Budget ein bisschen höher, weil die 300 Euro muss der Bund drauflegen. Jetzt, das ging noch aus. So, jetzt ist dieses Jahr dann der bestenfalls rumgerannt für die Mary Jane und für die Hanfparade und hat also Zuschüsse eingesammelt. Er hat über 10.000 Euro fast zusammenbekommen. Ein großes Teil ist schon bezahlt worden von den jeweiligen zuschussgebenden Gliederungen. Es sind im Moment noch über 2.000 Euro offen. Das heißt, wenn diese Gliederungen diese Beschlüsse nicht umsetzen und das Geld zahlen, bleibt auch der Bund wieder auf diesen Kosten sitzen. Dasselbe ist für diese DTIP-Demo, die in diesen 5 Bundesländern war im September. Da gibt es auch nur 2 Gliederungen, die bezahlt haben. Der Rest ist noch offen. Und deswegen auch dieses Idee, wir machen da ein Grundbudget, dass man solche auch Ausfälle mit darüber abfedern kann, weil das Geld ist jetzt erstmal ausgegeben. Und wenn im Bundeshaushalt kein Geld mehr ist, heißt auf den Bundeskonten kein Geld mehr ist, kann der Bund diese Ausgaben nicht mehr abfedern. Das war auch mit ein Grund. Und wie gesagt, die Bolgefs sollen darüber entscheiden. Das waren erstmal unsere Hauptveranstaltungen, die wir damit reingenommen haben. Auch wie gesagt, falls es noch eine, so eine TDIB gibt. Und es ist auch mal gewesen, dass man die auch AGs eine Möglichkeit ergibt, mal was zu tun. Auch darüber sollte das mit in diesem Budget mit abgefangen werden zum Teil. Und wie gesagt, der Bundesbolgef muss dann am Jahresende spätestens dann bei seinem Wahlparteitag darüber Rechenschaft ablegen, was mit diesem Geld passiert ist. Also es ist nicht so, dass dann niemand erfährt, wohin das Geld gegangen ist. Aber die 3 Veranstaltungen, die ich jetzt gesagt habe, es ist erstmal ein Großteil dessen, wo das Geld hingehen soll. Damit auch die Leute nicht wirklich ständig rumrennen müssen, vor allen Dingen im Nachhinein noch dem Geld hinterherrennen müssen. Also wenn es klappen würde mit den Zuschusszahlen, wir haben ja schon viel weiter, aber es klappt auch nicht. Okay, vielen Dank. Also wenn natürlich Gliederungen Unterstützung zusagen, Beschlüsse fassen und am Ende ihren Zusagen nicht nachkommen, das ist eine miese Sache. Ich unterstelle mal, dass das in NRW nicht der Fall ist. Und wenn wir über diese Größenordnung reden, dann glaube ich, also über das, was wir da sprechen, das kann NRW durchaus stemmen. Ich glaube, wir haben aber auch genug Argumente jetzt gehört. Wir wissen, was das Thema ist und wir können Bernd jetzt eine Entscheidungshilfe mitgeben, ja? Von daher, es ist auch schon spät. Ich würde das jetzt einfach gerne mal durchstimmen, damit wir fertig werden. Ich fange wieder oben an. Harald. Dafür. Marie. Dagegen. Masch. Zaghaftes dafür. Andreas. Dagegen. Dennis. Enthaltung. Ralf. Enthaltung. Ich gebe dem Bernd ein Dafür dazu mit der Einschränkung, die Höhe ist ja gar nicht festgesetzt. Nach Gutdünken bitte. Bernd, deine Meinung? Dagegen. Andrea? Dagegen. Ich weiß nicht, ob dir dieses Votum jetzt hilft, aber mach was draus. Habe ich das richtig verstanden? Du bist mit deinen Punkten SM-Club jetzt durch. Ja, ich danke für die endlose Geduld. Das war viel Zeug. Ja, ich mache was draus. Dankeschön. Ich bin der Meinung, das war extremst wichtig, wenn auch sehr überraschend und sehr politisch, sehr fruchtbar. Und mal echt, ich gucke gerade hier. Ein Dank an Isan, die hat das alles mitgeschrieben. Das ist alles dokumentierend, ey. Echt Applaus. +1. +1. So, wir befinden uns aktuell um 23.11 Uhr in Zeile 637. Da steht irgendetwas unter Sonstiges. Bericht Verwaltungstreffen und ein Link. Wer hat das gepostet und wer möchte etwas dazu sagen? Das war ich und es geht auch ganz kurz. Wir, also letztes Wochenende war ja das Verwaltungstreffen in Weimar. Wir hatten den Schlumpf, AK-Piraten-Schlumpf, beauftragt, dahin zu fahren. Er hat uns auch gestern den Bericht dazu geschickt, den wir uns dann als Vorstand angucken können und auch verwiesen auf die Wiki-Seite. Da ist nämlich auch das Pad verlinkt, wo jeder einsehen kann, was da besprochen worden ist. Ich wollte eigentlich, und ich denke, ich spreche da im für den ganzen Vorstand, mich bedanken, dass wir auch den Bericht jetzt so flott bekommen haben und einfach auch nochmal bei der Gelegenheit darauf hinweisen, dass es tatsächlich so ist, dass wenn der Landesvorstand Menschen beauftragt, irgendwo hinzufahren, wir auch wirklich einen Bericht brauchen und nach unserer Definition innerhalb von 14 Tagen. Also danke an den Stumpf. Ja, das können wir natürlich alle unterstützen und ich kann auch nur alle Zuhörer dazu aufrufen, da einmal drauf zu klicken, weil die Verwaltungstreffen, auf denen ich früher auch ab und zu war, sind teilweise extrem formal, extrem trocken, geben aber einen extrem tiefen Einblick auch in die Strukturen der Partei und erhellen auch so ein bisschen die Vorstandsarbeit, mit der man sich so täglich rumschlagen muss. Gut. So wie ich das sehe, wären wir jetzt im Prinzip auch schon am Ende des Punktes Sonstiges. Außer irgendjemand von euch hat noch etwas auf dem Herzen, was er hier jetzt noch einmal zum Besten geben möchte. Dann möge er jetzt in den Sprechenraum springen. Jürgen, dich haben wir heute noch gar nicht gehört. Leg los! Ja, vielleicht nur ein abschließender Hinweis. Es wurde zwischenzeitlich auch von Rechenschaftsberichten gesprochen, die bestimmte Sachen berichten sollen, wie sie die Gelder verwaltet haben oder verwandt haben. Wenn aber, wie aus der Vergangenheit schmerzlich zu erfahren war, diese Rechenschaftsberichte einfach nicht erfolgen, müsste man bei der ganzen Geschichte vielleicht die Androhung einer Strafe einführen. Ja, nein. Also der Rechenschaftsbericht, über den wir sprechen, ist der Rechenschaftsbericht, den die Gesamtpartei an die Bundestagsverwaltung abliefert. Und ich glaube, das ist nicht das, was du gerade im Sinn hattest. Der ist zwar immer sehr, sehr knapp, der ist immer sehr emotional und immer sehr aufwendig, aber den haben wir eigentlich immer gut durchgekriegt. Ich belasse es mal dabei. Gibt es sonst? Das war eigentlich nicht mein Tenor dazu, sondern wir hatten eben einige Budgetposten mit der Prämisse vergeben. Dann wollen wir aber auch wissen, wofür das Geld dann effektiv verwandt wurde. Und dazu sollten dann die Ausgeber des Geldes einen Rechenschaftsbericht erstellen am Schluss. Und wenn sie das einfach nicht tun, müsste man da eine Strafe einführen. Denn ich habe in der Vergangenheit oftmals erlebt, das hätte eigentlich irgendjemand mal sagen müssen, was da mit dem Geld überhaupt passiert ist. Aber er hat es einfach nicht mehr getan. Alles klar. Du redest eher von einem Tätigkeitsbericht des Vorstandes, nicht von dem Rechenschaftsbericht der Gesamtpartei. Gut, nehmen wir so hin, diese Anmerkung. Ja, vielen Dank. Und jo, es ist 10:45. Wenn jetzt nicht was ganz, ganz Wichtiges mehr ist, würde ich gerne weitermachen. Es ist nichts ganz, ganz Wichtiges mehr. Dann würde ich hiermit den öffentlichen Teil der Sitzung schließen wollen. Kündige noch an, wann die nächste Sitzung ist. Heute ist der 8. Wäre dann am das, ja. Steht im Pad. Ach, guck mal, am 22.12. um 20.30 Uhr. Das ist ein Donnerstag und das kommt dieses Jahr auch prima hin mit den Feiertagen. Den können wir super durchführen. Das wäre dann so. Und anschließend würden wir uns als Vorstand jetzt nochmal in den nicht öffentlichen Teil zurückziehen, um nicht öffentliche Dinge zu besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die konstruktiven Redebeiträge und bis demnächst an gleicher Stelle. Ich stoppe mal die Aufzeichnung. Danke, Susanne. Danke dem Staraben. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.